Also seid ihr kurz vor Kriegsende? Kurz vor Kriegsende. Seid ihr nach Reuden? Ja. Warum nach Reuden? Wir mussten aus Prater raus. Wir wurden evakuiert. Wir mussten aus Prater raus, weil die Russen immer näher kamen. Also das war nicht, weil jetzt da Bombenhagel niederging, sondern... Nee, es war, weil die Russen kamen. Also man hatte praktisch Angst, dass ja, man da angegriffen also wird. Ja, also wir mussten Prater verlassen. Also wir wurden aufgerufen, Prater zu verlassen. Und warum war für die Russen Prater wichtig? Also denken wir am Anfang haben die... Ich denke, Wittenberg, die Elbbrücke, das war wichtig da. Aber die war ja schon kaputt. Die Elbbrücke ist die, über die wir jetzt immer noch nach Wittenberg fahren. Ja, die war ja damals schon kaputt. Die wurde zerbombt von den Russen, oder? Ja, und irgendwie haben sie die gesprengt. Naja, weil sie gedacht haben, die Russen ist schon wieder ein Hindernis, wenn die dann nicht über die Elbbrücke können. Aber die wurde nicht, die wurde von den Deutschen gesprengt? Von den Deutschen. Damit die Russen nicht rüberkommen? Ja. Und die Russen, um das mal so ein bisschen geografisch sich vorzustellen, von wo kamen die denn? Also von wo rückten die an? Die kamen mehr so von Berlin her. Ach, da Berlin kamen war schon. Runter. Dann war Berlin, Berlin war schon eingenommen. Und dann kamen die immer Berlin, Brandenburg, so immer weiter treuen Brützen da runter, weißt du? Und jetzt kennt man ja diese tollen, diese bekannten Bilder mit den weißen Bettlaken an jedem Fenster. Nee, das wurde Bettlaken und weiße. Das wurde sozusagen, dass wir keinen Widerstand leisten. Hast du das also auch gesehen da bei euch? Ja, natürlich. Mhm. Das wurde auch gemacht. Hat das was gebracht? Wahrscheinlich also, ja, aber manche haben das ja auch nicht danach gehört, siebte Waldschweine war. Ja, das auf jeden Fall. Im Krieg sowieso. Aber was mich auch noch immer wieder beschäftigt hat, weil das hast du mir erzählt, da war ich ganz klein und das werde ich nie vergessen. Da hast du mal zu mir gesagt, als Berlin, als es diesen großen Angriff gab in Berlin, hat man wirklich, also wirklich so in der Nacht dann den Himmel rot erleuchtet gesehen, selbst noch mehrere Kilometer von Berlin entfernt, weil die Stadt so in Flammen stand. Also das... Naja, da wurde, wie Berlin, oftmals wurden dann ja von oben gesetzt, so, wie soll ich denn sagen... Wurde ja gesetzt von denen, was sie angreifen. Ja. Und wir waren Wittenberg, Berlin ist ja nicht, naja, sind 100 Kilometer weg. Aber trotzdem, also wenn es immer hieß, Angriff auf Hannover, Braunschweig, dann wussten wir genau, wir sind mit dran und Berlin ist auch mit dran. Ja, das, ja, aber ich meinte, es, also in der fatalen Nacht oder in der fatalen Zeit, als Berlin dann gefallen ist, als wirklich da ein Bombenhagel niederging auf Berlin. Naja, das hast du nicht gesehen. Also davon, aber hast du nicht mal in Berlin, nachdem das, also nachdem die Stadt gefallen ist, hast du nicht diese ganzen Trümmer da gesehen oder war das viel später? Naja, die Trümmer habe ich später gesehen, da war ich später mal in Berlin. Wann war das, wurde in Berlin was? So ungefähr in den 50er Jahre dann? Das war dann in den 50er Jahre, wo wir 53, wo wir nach dem Westen gemacht sind, ja. Also 4 Jahre nach Kriegsende sozusagen. Berlin war ja voller Trümmer. Da war es immer noch, also klar, dass nicht in 3 Wochen aufgeräumt ist, aber das war dann 4 Jahre später. In 50er Jahren, in 53 und 54 war Berlin noch Trümmerstadt. Also du bist da reingekommen und du hast immer noch praktisch eine zerstörte Stadt vorgefunden. Auf alle Fälle. Ja, und auch noch die Schuttberge so, ja. Das alles noch. Und also die Straßen waren aufgeräumt und so, aber es waren diese Mauern, also diese Häuser, das war alles ausgebrannt und die Straßen waren meistens aufgeräumt schon bis in 50er Jahren. Aber es war einem nichts aufgebaut. Es standen die kahlen Wände. Ja, was halt noch übrig war. Ja. Also Ruinen. Ja, und konnte man da zu der Zeit überhaupt noch so, sag ich mal, Spuren vom Nazi-Regime irgendwie erkennen? Also gab es da noch irgendwas, wenn man da durchgegangen ist, dass man diesen... Also ich erinnere mich daran halt immer, dass es diese riesigen Paraden gab zu Nazi-Zeiten und so. Und da hat man ja gesehen, wie prunkvoll das immer alles geschmückt wurde mit Fahnen und alles. Also... Und auch mit Plakaten und so, hat man davon noch was gespürt oder war die Stadt, war es einfach eine geschlagene Stadt? Nicht mehr. Also wo nachher, wo Berlin zerbombt war nichts mehr. Da waren nur noch Ruinen. Nur noch Ruinen. Und kamen dann Leute von Berlin auch hier in eure Region, um, sagen wir mal, Schutz zu finden zum einen vor den Bombenangriffen zuerst und dann später natürlich auch vor der Invasion. Da sind auch welche gekommen. Von Berlin sind welche gekommen und damals auch vom Rheinland. Ja. Rheinland, die großen Städte, Köln und so. Das wurde ja auch damals, da waren auch welche hier, die kamen auch nach Mitteldeutschland ja her. Um Schutz zu finden. Um Schutz zu finden. So, jetzt zurück, du bist also dann mit Mutter und Schwester nach Reuden. Ja. Vor den Russen geflohen? Nee, also... Mehr oder weniger? Also wir wurden aufgefordert, Breitau zu verlassen. Aus dem Grund, dass die Russen da die Häuser plündern. Ja. Das war die Angst. Ja. Das Plündern und ja, dass eben der Krieg immer näher kam. Mhm. Wie es heute ist. Da gab es ja noch Leute, die Widerstand geleistet haben, also zu dem Zeitpunkt... Also hat man das noch gehabt, dass es dann Gefechte gab in Wittenberg oder so? Ich glaube nicht. Also ich weiß nur, dass Grevenhainien aufgegeben wurde. Ich glaube, Wittenberg hat sich, glaube ich, auch nicht verteidigt. Möchte ich auch nicht mehr sagen. Also es war jedem bewusst, der Krieg ist verloren. Ungefähr. Also als wir schon bis hier nach Wittenberg waren, da konnte man sagen, der Krieg war verloren. Und da brauchte man keinen... Also hier haben noch ein paar Verrückte, die mit Panzerfäuste oder so rumgelaufen sind. Das die gab es noch. Ja, sie so können noch einen Ritten alleine mit 5-6 Mann. Das gab es noch. Also solche Verrückte gab es noch. Bis heute kann man fast schon sagen, ja. Gibt es solche Verrückten. Und wie war da die Stimmung so, also bei euch Kindern und bei der Bevölkerung? Also so, ich stelle mir das halt vor, der Krieg ist verloren, dein Land wird eingenommen von... Wir hatten alle Angst. Muss ich wirklich sagen, wir hatten alle Angst. Schon auch wieder Todesangst oder einfach nur Angst vor dem, was jetzt kommt? Also hat man da um sein Leben gefürchtet? Ja, was wird jetzt kommen? Es waren ja unsere Feinde. Ja, ja. Die Russen waren ja unsere Feinde. Ja. Und ich meine, es ist ja auch viel passiert, wa? Und so waren die auch nicht Feinde damals in Russland. Ja, also da brauchen wir nicht so reden. Also da hat mein Vater auch erzählt, also es gab ja auch welche, die Frauen missbraucht haben und so weiter. Ja, Kinder im Brunnen geworfen haben und was nicht alles. Ja, na, das ist halt im Krieg es ist merkwürdig, wie sich die Menschen in kürzester Zeit in so einem Krieg ändern können. Also ich weiß es auch nicht. Wie es heute solche verrückte Dinger gibt, die sich in die Luft sprengen, so war das früher auch. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel mal erlebt hast, wie schnell sich so ein Mensch eigentlich ändern kann von einem zivilisierten Menschen, der seinen Alltag macht. Also ich habe keinen erlebt, der sich, möchte ich sagen, ich habe keinen erlebt, der sich so geändert hat. Nee, aber du weißt, dass das Menschen machen. Ja. So, und auf was ich hinaus will, ist, wenn man das mal erlebt hat, wie schnell so ein normaler Mensch sich zu so einer Bestie verwandelt, sieht man dann Menschen mit anderen Augen? Also wenn du jetzt so dein weiteres Leben rekapitulierst, war das schon immer so, dass du manchmal dem Braten nicht so ganz getraut hast, wenn man es mal so sagen kann? Also, weil ich stelle mir das vor, wenn ich es erlebt habe, dass Menschen so anders agieren können und so wenig Wert auf ein anderes Leben geben können. Da, ich glaube, ich würde die Welt mit anderen Augen sehen danach. Naja, du hast den Respekt gegenüber den Menschen erstmal verloren. Vor dem, die das gemacht haben. Ja, das erstmal. Den Respekt hast du verloren, wenn du weißt, er hat Böses getan oder irgendwie was in der Hinsicht. Und jetzt war es praktisch so, kamen die auch nach Pratau, die Russen? Also war das dann auch so, dass die dann Pratau da, durchlaufen sind und alles? Ja, das weiß ich ja nicht. Wir haben das ja hier erlebt in Reuden, wo die Russen hierher kamen. Also von Pratau hast du dann erstmal nichts mehr mitbekommen? Pratau habe ich nichts mitbekommen. Gab es da noch Radio oder irgendwas zu der Zeit, dass man das irgendwie mitverfolgen konnte, was hier passiert? Oder wie habt ihr euch informiert? Ja, also ich möchte sagen ja, aber wenig. Nachher, zuletzt gab es ja auch nicht mehr. Und zu der Zeit, als du da nach Reuden kamst, wie alt warst du da ungefähr? Circa 12, 13? Na, 45. Ich wurde 14. Okay, was war dann so? Ich war 13. Wie muss man sich da deinen Alltag vorstellen? Was hast du da so einen ganzen Tag gemacht? Also, die Schule gab es ja zu dem Zeitpunkt, da ging man nicht. Naja, wir Kinder haben auch gespielt, noch ein bisschen, ja. Und Also eigentlich nur relativ normal für die Verhältnisse, kann man sagen. War jetzt nicht so, dass du dann schon richtig hart mit anpacken musstest oder so. Das war jetzt nicht so schlimm hier in der Region. Nee, so schlimm war es noch nicht. Weil ihr euch halt ja selbst versorgen konntet auch und nicht so sehr auf Geld angewiesen war. Nee, also gucke mal, wir hatten ja, die Großeltern hatten Kühe. Ja. Die hatten auch Feld, die hatten einen Garten, also da konnten wir uns schon noch alle selbst versorgen. Es war natürlich, du hast in den Läden kaum nichts mehr gekriegt, da lief nichts mehr. Da gab's gar nichts. In den Läden war gar nichts mehr. Was auch war, es waren manchmal Züge. Mhm. Züge, die nicht weiterfahren konnten und beladen waren. Und da hat man denn, das war dann wie ein Lauffeuer, da und da steht ein Zug im Wald mit Lebensmitteln oder irgendwie was. Da sind die Leute dann hingeströmt. Haben den geplündert. Und haben den geplündert. Und da war dann meistens kein Polizeischutz da, sondern es war halt ein Lokführer. Da war kein, war nicht da. Da und der war froh, wenn man ihn in Ruhe gelassen die hat. Die Lokführer werden wechseln, haben den Zug stehen lassen. Und also wenn man das gehört hat, dass da Züge waren oder irgendwie was, dann ist man da, hat man versucht, da Lebensmittel zu holen. Mhm. Wir auch nicht so, weil wir uns selbst verpflegen konnten, aber Hunger tut weh. Ja, klar. Also wenn du jetzt nicht schaffst für deine Kinder, dann gehst du da. Na, auf jeden Fall. Und jetzt wart ihr also in Reuden. Wie lange hat es denn noch gedauert, bis die russischen Soldaten nach Reuden kamen? Die russischen Soldaten nach Reuden, ja. Und da habe ich dann ja gesagt, dann unser Pferd haben sie da genommen. Wir hatten ja ein schönes Pferd. Das haben sie uns genommen und dann Wie muss man sich das vorstellen? Die kommen, sehen das Pferd und dann sagt einer, das ist jetzt unseres, oder? Das Pferd stand im Stall. Die haben überall die guten Pferde rausgeholt, die Russen. Die kamen ja meistens mit solche Panjewagen, nicht mit Panzer, sondern mit so Wagen mit Pferde. Ach so. So sind die reingekommen nach Reuden. Mhm. Mit Pferden. Aber also Panje waren und waren natürlich bewaffnet. Mhm. Und dann haben die angehalten in verschiedene, haben sich da Unterkunft gesucht. Wir hatten Glück, bei uns waren mehr Offiziere, die waren ja noch ein bisschen, manche haben ja auch Schlimmes erlebt. Und dann sind die eben in die Ställe gegangen und haben sich einfach die Pferde rausgeholt. Ja, und wenn da jetzt jemand was gesagt hat, wurde der erschossen. Ach, um Gottes, die hätten sie erschossen oder irgendwie was. Also solche Fälle hast du auch erlebt? Ja, dass dann Leute, also, ja. Also da durftest du, da konntest du die nicht wehren. Aber es haben Leute versucht. Also du hast es miterlebt, dass praktisch Leute sich versucht haben, zu Wehr zu setzen und wurden dann da exekutiert letzten Endes. Ja, also ich selber habe es nicht erlebt, aber wer sich eben dagegen gestellt hat, der wurde abgeknallt, der wurde erschossen. Was mir gerade so durch den Kopf geht, in der Zeit hast du ja wahrscheinlich, oder hast du es überhaupt so mitgekriegt, so Gewehrfeuer und Kanonengeräusche und so, hast du das alles präsent so mitbekommen, oder? Also, Kämpfe waren nicht. Mhm. Die Russen kamen rein, die hielten dann an, zum Beispiel so, jetzt halten sie an und dann kommen sie rein. Aber ich meine, einfach so während der Kriegszeit, hast du da sowas mitbekommen oder war das eigentlich genauso ruhig wie jetzt sozusagen und auf einmal kamen also, halt welche? Also wir haben direkte Kämpfe nicht erlebt. Okay, also auch nicht das extreme Leid und Tod, das ist dir gar nicht so vor Augen geführt worden, Gott sei Dank, muss man sagen. Nee, das nicht so. Mhm. So, jetzt waren die also hier, haben sich genommen, was sie wollen. Die Leute, die sich dem Ganzen entgegengestellt haben, haben ihr Leben gelassen. Ja. Zumindest ist einer auf die Mütze gekriegt. Jetzt haben sie euer Pferd genommen. Also, da wurde nicht lange geredet, das Pferd war weg. Da wurde gar nichts. Ja. Die haben das Pferd einfach rausgeholt. Die anderen Leute auch, die Pferde. Ja. Also gute Pferde waren rausgeholt. Und dann haben sie uns ein altes Pferd, so ein knochiges Pferd. Da gelassen. Das stand draußen vor der Tür und das haben wir uns reingeholt. Das haben wir uns so gepflegt nachher, das war so ein schönes Tier. War auch wieder gut dann. Ja. aber die Stimmung war ja wahrscheinlich, also, wie muss ich das vorstellen, so die Menschen, wie sind die miteinander da umgegangen? Ich meine, zum einen sind da die Russen, die natürlich, denen ist der Kamm geschwollen, als damals die deutschen Soldaten so viele Kriegsverbrechen begangen haben in ihrem Land. Jetzt hast du den Russen sozusagen bei dir im Haus, ja, der sich nimmt, was er will, und ja, du wirst dem auch nicht gerade freundlich gesonnen sein. Wie muss man sich das vorstellen? Gab es da so ein Knistern die ganze Zeit in der Luft, dass man gedacht hat, gleich drehen ja alle durch, oder hat man sich irgendwie arrangiert, oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben uns nur zurückgezogen in unsere Stuben. Mhm. Also die haben sich dann ein paar Räume genommen, ein paar schöne Räume. Da haben sie dann ihre Feier und Fehde gemacht. Und wir waren dann in unsere anderen Räume. So, und haben uns da zurückgezogen und haben es ja nicht sehen lassen. Aber es war schon so ein gewisser Hass gegenüber den Leuten da, oder? Ja, ein Hass nicht, aber eben nur eine Angst, was wird passieren. Tun sie uns was oder erschießen sie uns oder vergewaltigen sie Frauen und was nicht alles. Also die Angst, solange die da Angst waren, war immer da. War immer. Die Angst war immer. Und jetzt war es ja so, jetzt musst du von deinem Ehemann erzählen, weil zu dem Zeitpunkt, als die hierher gekommen sind, wurde Rotta ja dann wahrscheinlich auch von den Russen begutachtet, sag ich jetzt mal. Und da ist ja, glaube ich, mein Opa wirklich ein Tod von der Schippe gesprungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, dein Opa ist... Ja, wo der Krieg zu Ende ist, ist der von Chemnitz her immer ein Stückchen weiter. Der wollte nach Hause. Der ist praktisch von der. War der an der Front direkt oder war der? Nee, der war so mehr an der Front war er nicht. Der war so mehr Flakhelfer und sowas, weißt du? Der war sehr jung damals. Und der war ja auch sehr jung. Zwangseingezogen damals dann. Ja, da warte mal, wie nannten sich denn die? Na, Hitlerjugend war es nicht? Nee. So wie Flakhelfer, die wurden. Denn eingesetzt wurden natürlich auch ausgebildet mit Maschinengewehr und alles, aber waren nicht direkt an der Front wie Herbert. Der war 4 Jahre älter, der war ja auch bei der SS. Herbert ist der Bruder von meinem Opa, ja. Der war ja draußen an der Front. Der ist irgendwie da umgekommen. Weiß man aber nicht, wo der umgekommen ist. Nee. So, jetzt, auf was ich nämlich zu sprechen kommen wollte, ich kann mich auch an diese Geschichte erinnern, die hat der Opa mir mal erzählt, dass dann hier die Russen kamen, und er irgendwie seine Uniform noch anhatte oder irgendwas, oder wie war das? Nee, die Russen waren schon hier. Und da war der Opa schon hier wieder zu Hause. Ja. Und da waren die Russen auch hier. Der Opa wollte hinten, da stand hinten die Tür hinterm auf. Haus, ja. Weißt du, hinten vom Stall, die Tür wollte er zumachen. Und in dem Moment, wo er die Tür zumacht, kommen da ein paar Russen. Und die, was sie gedacht haben, das weiß ich nicht. Die dachten wahrscheinlich, da versteckt sich einer. Und haben den gegriffen und sind mit ihm hier in Garten, wollten erschießen. Und da ist Oma hat sich da vorgestellt. Und in dem Moment kam ein großer Offizier, Russenoffizier. Also die haben hier im Pfarrhaus, war ja ein großes Haus, da waren die Offiziere. Und das war Opas Rettung. Sonst hätten sie den erschossen. Und die waren da nicht fein. Diese willkürlichen Erschießungen waren die Alltag oder war das schon was Außergewöhnliches? Weil es gab ja jetzt eigentlich gar keinen Grund, ihn zu erschießen. Er hat einfach nur die Tür zugemacht in dem Moment. Es gab keinen Grund. Es war, ja, frag mich. Aber sowas gab's damals. Sowas gab's. Ja, wurde halt einfach einer erschossen. Sowas gab's. Hat keinen interessiert. Sowas gab's. Gab ja kein Kläger, da kein Recht. Ja, ich sage eben, da waren eben auch so welche, die auch so einen Blitz hatten, weißt du, oder Wut hatten im Bauch. Ja. Oder einfach nur Lust, Leute zu töten. Ja, was weiß ich. Es ist ja auch vielleicht manchmal so simpel. Ne? Ja. Gut, mir fällt bestimmt dazu noch mal später was ein, aber ist egal. Irgendwann sind die ja mal abgedüst. War das im Endeffekt so, wie sie gekommen sind, aus dem Nichts? Oder hat sich das angedeutet? Gab's so eine Vorhut, dass man gesagt hat, so, jetzt gehen sie bald, wir hören das schon, da und da sind sie weg? Oder wie war das, dass die auf einmal weg waren? Die Russen? Warte mal, wie war denn das? Nee, Quatsch, richtig weg waren die ja nie. Die haben ja in der Kaserne dann erstmal. Nee, die waren ja immer, die sind ja dann abgezogen worden. Also von den Häusern wurden sie abgezogen und wurden dann in, was unsere Kasernen früher waren, wurden die da denn in Kemberg, war auch so eine große Kaserne oder irgendwie was, da kamen die dann rein und dann kam eine Kommandantur Und die war gegenüber von Edeka, wo das Ärztehaus jetzt ist. Ja. Da war die Kommandantur, die russische Kommandantur. Okay, für die Region jetzt hier. Für die Region. Hm, und wenn da irgendwie was war, dann konntest du dich da hinwenden oder irgendwie was. Also die Kommandantur war schon für uns, unsere Zivilbevölkerung da. Habt ihr irgendwas von den anderen Alliierten hier mitbekommen? Russen, also, Russen sage ich, Amerikaner, also die, Franzosen? Die Amerikaner sind zuerst hier gewesen. Ja. Und dann hieß es doch aber, es hieß erst bis zur Elbe. Mhm. Kommen, und die Amerikaner waren zuerst hier, die sind zuerst hier durchgefahren. Aber nur durchgefahren. Die wollten und, nichts. Wie wurden die und bis Wittenberg, weil es hieß, die Grenze geht bis zur Elbe. Und dann hieß es nachher bis zur Mulde zurück. Da mussten die Amerikaner bis zur Mulde zurück. Ja, ja. Und das wurde dann hier noch russisch. Ja, aber wurden die irgendwie frenetischer begrüßt, die Amerikaner? Gab's, weil da kann ich mich auch daran erinnern, dass die dann die Amerikaner in Westdeutschland wurden anders bejubelt begrüßt. Die, wurden. Die Amerikaner wurden anders begrüßt. Also hast du auch gemerkt, dass also vor den Amerikanern hatte keiner Angst. Wir haben ja alle gedacht, wir wären amerikanische Zone, weil es hieß erst bis zur Elbe. Und dann machst du dann nachher doch, da mussten die hier raus und dann kamen doch hier die Russen her. So. Ich weiß auch nicht, man hatte vor den Russen eben Angst, vor den Amerikanern nicht. Ja, weil es halt auch genügend Geschichten über diese russischen Soldaten gab, ja, die halt vergewaltigt, ja, und gemordet, ja, haben und so. Ja. Wahrscheinlich gab es diese Fälle bei den Amis auch, aber nicht aber so. Aber nicht so, nicht so, nicht so krass wahrscheinlich und auch nicht so. Das ist natürlich jetzt nur vermutet, aber man, ja, das stimmt schon, wenn man so darüber nachdenkt, die Nachkriegszeit, hat man immer so das Bild des mordenden und vergewaltigenden Russen im Kopf und die Amis sind die Kaugummis verteilen. So ist ja, das irgendwie. Ja, so ungefähr. So ob das so wirklich war, ist natürlich dann ich immer. Ich meine, da wird es auch Vergewaltigungen gegeben, ja, aber viele, viele deutsche Frauen sind ja mitgegangen mit Amerikanern. Mit den Amis. Ja, natürlich. Mit natürlich, Einverständnis. Ja. So, jetzt hat sich das ja gerade schon angedeutet. Also erstmal sind die Russen dann in ihren Kasernen zurück oder beordert worden und ihr habt eure Höfe, eure Häuser wieder für euch gehabt. Und wir konnten dann, dann kam ja der Waffenstillstand, im Mai, 8. Mai war. Ich habe da jetzt leider keine Daten hier, weil es in deinem schönen Ort kein Internet gibt, kann ich es auch nicht nachschlagen. Der 8. Mai war doch dann der Krieg zu Ende? Mhm. Ja, der 8. Mai war das. Und da war ja dann Ruhe. Also da wurde die Russen, die wurden ja dann abgezogen. Mhm. Und dann habt ihr eure Häuser wieder für euch. Und dann konnten wir auch wieder nach Prater. Das wollte ich gerade fragen. Ihr seid dann wieder zurück wir von Reuden. Wir sind wieder von Reuden zurück nach Prater. Was habt ihr da vorgefunden? Und wir waren natürlich so dusselig und haben alles abgeschlossen. Da unten. Und da waren natürlich alle Türen und alles zerschlagen. Zerstört. Also du kamst da an, war alles eingetreten, kaputt gemacht. Die Türen waren eingetreten und drinnen die Schränke abgeschlossen, so ein Blödsinn. Da haben sie alles aufgerissen. Und das haben die eben alles kaputt gemacht. Wa? Und ihr kamt da an, praktisch deine Mutter mit zwei Kindern. Oder waren da noch mehr Leute, die dann bei euch erstmal in Prater gewohnt haben? Nee, da war meine Mutter dann mit ich glaube, mein Großvater ist, glaube ich, noch mitgekommen. Der ist, glaube ich, noch mit eine Weile unten geblieben in Prater noch. Wie seid ihr eigentlich da hingefahren? Mit dem Pferdewagen, oder? Mit dem Pferdewagen. Und da die ganzen Sachen mit? Und dann hatten wir ja, das alte Pferd da. Ja. Was wir dann gepflegt haben, was so die Raute hatte. Mhm. Aber das ist noch ein schönes Pferd geworden. Und das, mit dem sind wir dann nach Prater wieder. Und wie muss ich das vorstellen? Als Kind sitzt du da auf dem Pferdewagen? Weiß nicht, was dich erwartet, guckst dich um, es war Mai, es war ja wahrscheinlich auch schön. Es war schönes Wetter. Und wie wir denn nach Prater gekommen sind, da weiß ich noch, wir sind die Schulstraße hochgefahren in unser Schulgebäude auf der linken Seite, das war ausgebrannt. Oh, okay. Aber ist aber keine Pompe rein. Wie das entzündet ist oder wie das ausgebrannt ist, ob da Kämpfe waren oder sonst was, das weiß ich nicht. Und dann bei uns in der Schulstraße, da hat man schon erstmal einen Schreck gekriegt, war. Glaube ich. Und dann sind wir weiter hoch, was denkst du, wie die Räume aussahen? Alles rausgeworfen, alles kaputt geschmissen und Oh, und dann lag unten auf dem Boden lag alles. Und die Wäsche war rausgeworfen und was nicht alles. Die hatten eben alles. Du sahst ja praktisch aus in den Straßen wie bei Hemmissen und dem Sofa. So ja. Mal eine andere Frage. Die ganze Zeit, als dann der Krieg tobte und auch danach, wird ja wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, da gab's ja, hat sich ja niemand um so Sachen gekümmert wie Strom, Wasser und so weiter und so fort. Da musst du auch gestunken haben wie Hulle da, weil wird ja auch kein Müll abgeholt und weißt du, guck mal, das muss ja alles liegen geblieben sein. Damals haben sie ja noch keinen Müll abgeholt, das war ja zu DDR-Zeiten. Da hatte ja jeder noch seine Aschengrude, wo er seine Asche und alles reingemacht hat. Sein Müll. Du hast nicht so viel Plastikmüll gehabt, deswegen war es nicht so. Da gab es ja auch keinen Plastikmüll. Ja, ja. Wir hatten alle unsere Aschendinger, wo wir das alles reingemacht haben. Ja. Und das dann hatten wir Halden. Ja, ja. Und da haben wir dann mit dem Wagen die Asche da und das alles dahin gefahren. Aber hat es da nicht trotzdem dann gestunken, wenn du da so zurückkamst? Weil da sind ja wahrscheinlich auch Tiere verendet, als die Leute da Hals über Kopf aus Bratau raus sind. Und dann muss da alles, so stelle ich mir das halt vor, weißt du, dass da, was weiß ich, fünf Schafe verhungert sind. Ja, natürlich. Und alles. Und die Kühe und alles, ja. Das weiß ich auch gar nicht. Wo haben sie denn die gelassen? Alles, wo haben sie denn die Kühe gelassen? Ich glaube, die haben sie auf der Weide getrieben. Was? Die Kühe auf der Elbwiesen. Ja, und haben gehofft, dass die sich da... Ja, weißt du, ich glaube, so war das. Also so ein bestialischer Gestank, an sowas kannst du dich nicht erinnern. Nee, war nicht. Ja. Aber du kamst... Aber wir hatten doch auch eine Kuh. Wo hatten wir denn die Kuh? Wir haben doch die Kuh nicht mit nach Reuten genommen. Das weiß ich jetzt ja auch nicht mehr. Oder habt ihr sie verkauft oder was? Hat man da zur Zeit keine Kuh. Also Hühner haben wir mitgenommen und die Kaninchen, das weiß ich. Habt ihr dann so Ställe gezimmert oder einfach hinten auf dem Wagen rum? Ja, denn da gab es doch diese Kaninchen-Dinger und ja, auf dem Wagen drauf und mitgenommen. Die haben aber unsere Kuh, das weiß ich auch nicht immer. Hat man da keine Kuh zur Zeit? Na, wenn es dir noch einfällt. Hm. Aber jetzt kommst du da in deine alte Wohnung oder dein altes Haus war es ja, alles kaputt und dann ging es erstmal los mit Aufräumen wahrscheinlich. Ja. So, und dann hast du ja wahrscheinlich nur von deinem Opa damals die Hilfe gehabt noch? Von oder Opa, hat man sich da gegenseitig geholfen? Meine Großeltern, die kannten einen Zimmermann und der hat uns dann die Türen wieder gemacht und so geholfen irgendwie, dass wir einigermaßen wieder die Türen zumachen konnten oder irgend so. Ja, und dann war eigentlich Ruhe, da waren ja die Russen dann nicht mehr. Da war eigentlich Ruhe, da wurde dann ein neuer Bürgermeister eingesetzt und neu gewählt oder irgendwie was. Und die waren dann schon verantwortlich. Und wie war das Gefühl so? Ich meine, da hat sich ja dann herauskristallisiert, dass ihr jetzt dem Sozialismus frönen müsst. Und hat das irgendwie, also wurde darüber gesprochen so, Mensch, jetzt haben wir ja echt die Kacke an der Hacken sozusagen mit den Wir waren erstmal alle Roten. Froh, dass wir überlebt hatten. Und dass es vielleicht ein bisschen aufwärts ging, dass wir haben wir denn dann nicht den Lebensmittelkarten gekriegt denn? Das musst du wissen. Ich war nicht dabei. Mensch, wie war denn das? Ja, dann wurden Bezugsscheine ausgegeben, dass du dann so und so viel Mehl oder das richtest, weißt du? Ja, dass du alles das halt zum Leben brauchst. Ja, hat das alles gereicht? Ja, für euch schon, weil ihr hattet ja auch noch so einen Acker und so ein bisschen was. Ja, wir hatten das ja. Wir hatten ja Weizen und alles. Und, naja, aber die Mühle, die war ja damals auch noch nicht in Gang wieder. Na, jedenfalls haben wir aber irgendwie denn zu leben gekriegt. Okay. Dann wurde denn die neue Verwaltung denn, die dann kam, die wurde ja dann eingesetzt, die neue Verwaltung. Und die hat dann dafür gesorgt, dass wir versorgt wurden. Und da kam auch jeder so weit durch, ja, sag ich mal. Also möchte ich sagen, ja. Richtig Hunger gab es nicht. Da gab es Bezugsscheine irgendwie, wo du das abholen konntest. Mhm. Ja, so, also was ich nämlich hinaus wollte ist, irgendwann muss es ja für euch mal Klick gemacht haben, jetzt wird Deutschland geteilt. Kannst du dich daran noch erinnern, als das so Thema wurde, dass Deutschland geteilt wird in das die DDR? Das war ja viel später. Richtig, aber ist mir jetzt mal egal, ob es da jetzt so einen Zeitsprung bei unserer Unterhaltung gibt. Interessiert mich einfach gerade. Also kannst du dich daran erinnern, als das dann so Thema wurde? Naja, als die Mauer gebaut wurde. Nee, nicht als die Mauer gebaut wurde. Ich meine... Es wurden ja die Sektoren eingeteilt irgendwann. Ja. So, jetzt wusstest du, du bist, ja im, bist ja. im russischen Sektor. Ja. Mhm. So, und irgendwann hat sich das ja abgezeichnet, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Das hat ja nicht bis in die Mitte der 50er Jahre gedauert. Nee, das war ja anfangs schon. Ja. Und da, das meine ich, war das dann irgendwie, ja, also ich stelle mir das halt komisch vor, wenn jetzt auf einmal jemand kommen würde und sagen würde, so jetzt hier in der Mitte endet Deutschland und da beginnt Ostdeutschland oder DDR. Hast du damit irgendwie, war das bei dir überhaupt Thema oder das ging so an dir vorbei, mehr oder weniger? Also das ging mir an mir vorbei. Das war dir auch nicht als so wichtig. Als Kind ging das an mir vorbei. Ja, du hast das wohl, was wird jetzt werden oder irgendwie was? Ja. Das ist schon klar. So, jetzt irgendwann warst du ja nicht mehr 14 und musstest auch mal ein bisschen Kohle verdienen und musstest ja dann, oder wie war das, hast du mal irgendwann angefangen, einen Beruf zu lernen dann, oder? Nee, dann sind wir sind ja dann 45, warte mal, ich gucke mal hier kurz nach. Am 8. Mai war der Krieg zu Ende, steht ja hier. Langsam wurde alles einigermaßen wieder normal. Neue Regierung, neuer Bürgermeister im Prater, wir konnten auch wieder zur Schule gehen. Also du bist danach nochmal zur Schule gegangen, nach Kriegsende? Ja, ja, nach dem Krieg, 45. Und hast da was dann... Ein Teil unserer Praterer Schule, hatte ich ja gesagt, war ausgebrannt. Ja. Und da hatten wir ein Gut, weißt du, so Ritter, wie so Rittergut. Ja, ja. In Prater. Das habe ich auch hier aufgeschrieben. Die wurden enteignet. Und das wurde zur Schule umgewandelt. Was war das denn? So eine Art Hochschule oder wie? Gab es da nur so eine Gesamtschule oder wie? Nö, es war nur unsere Volksschule. Ja, okay. Die Volksschule war das. Und da konnten wir dann in diesem, was dieses Gut war, Bernd, das wurde umgewandelt. Die hatten ja dann viele Räume. Ja. Und da haben wir anfangs erstmal Schulunterricht gehabt. Aha. Und da hast du dann auch so einen Schulabschluss gemacht da? Und dann wurde irgendwie die Schule wieder aufgebaut. Und 46 bin ich ja dann aus Schule geblieben. 46? Da war ja noch im Krieg. 49 war er zu Ende. 45 war er 45, ach, ich bin ja auf 39, ich bin Anfang. Warte mal, Herr Wiesch, ein Teil unserer Praterer Schule war ausgebrannt. Das ehemalige Gut Bernd wurde zur Schule, die Räume umgewandelt, die Bernds wurden enteignet. Wir wussten, ach so, jetzt kommt das, wo mein Vater ist. Ja, warte mal jetzt kurz mit der Schule. Ich will nämlich auch was... Mit 46... Tust mal beiseite kurz. Nee, ich meinte jetzt nochmal mit der Schule. Du hast ja dann mal irgendwann einen Abschluss gemacht wahrscheinlich. Ja, 46 so. Im Juli so, und war dann, meine Schulzeit zu Ende. Und hast du dann irgendwie so einen Plan gehabt, was du dann machen willst? Hast du deine Lehre begonnen? Nee, oder? Ja, pass mal auf. Ich hatte damals... ich war vorgeschlagen, weiter zur Oberschule zu gehen. Weil ich war eigentlich habe ich noch hingeschrieben, von mädelste Klasse bessere. Ja. Und sollte weiter zur Oberschule gehen. Ja. Da wurden wir vorgeschlagen, Jungs und auch Mädchen. Zwei Mädchen waren das. Wir Mädels sind ja nicht gegangen, die Jungs sind gegangen. Und aber es war so, wir mussten Schulgeld bezahlen. Und da jetzt meine Mutter alleine stand, wir nichts von meinem Vater wussten, mit uns Kindern, das ging nicht. So Stipendien gab es damals nicht. Das gab es nicht. Und da habe ich dann, da hat sie gesagt, das kann ich gar nicht machen. Naja, und ich wollte ja mal Lehrerin werden, da habe ich auch hier hingeschrieben. Der Traum Lehrerin war nun aus. Mit Lehrstellen sah es auch schlecht aus. Ich hätte damals auch noch eine Verkäuferin gerne gelernt, das war auch nicht. Und zufällig habe ich dann erfahren, dass eine Schneiderlehrstelle frei ist in Prato. Damenschneiderin. Und dann habe ich angefangen, 1948 habe ich angefangen mit Lernen. Schneiderin. Wie lange ging so eine Lehre? 3 Jahre, 48 bis 51. Und war das, was dir Spaß gemacht hat damals? Oder? Ja, naja, es war nicht mein Traumberuf, aber ich war erstmal froh, dass ich erstmal eine Lehrstelle hatte. Wurdet ihr da auch in der Lehre schon bezahlt oder gab es da noch gar nicht so? 15 Euro kriegten wir das erste Jahr, 25 das zweite Jahr und 35 das dritte Jahr. Also nicht viel. Nee, Lehrgeld. Ja. Lehr kriegt man da nicht. Und du hast die Lehre beendet und dann? Und dann habe ich die Lehre beendet, 48 bis 51, ja, habe ich hier, warte mal, als Gesellin dann war ja Geselle, war ich denn bis April 1953 bei der Frau Pinkert da im Prater. Was war das? War das so eine Schneiderei dann? Eine Schneiderei. Eine kleine. Wir hatten 4 Angestellte, hatte die. Was habt ihr da gemacht? Nur so Änderungsarbeiten oder richtig? Nee, richtig Kleider genäht und alles. Ja. War das ein Geschäft, das damals gut ging, oder also war da Geld dann schon wieder da, Das war so eine Damenschneiderei, da kamen welche, brachten Stoffe und dann wurden Kleider da genäht und ja. War es eine harte Arbeit oder eher mal so? Also ich denke mal nicht, aber frag einfach mal nach. War keine harte Arbeit. Ja. Also, ja, kreativ hat mir ein bisschen. Hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, ja. So. Aber du hast irgendwann dann das Schneidern. Dann habe ich bis 52 habe ich deinen Opa kennengelernt. So, das ist wieder interessant. Den hast du wie kennengelernt? Also in Prater war eine damalige HO-Verkaufsstelle. Ja. Das hieß Handelsorganisation. Ja. War ja HO und Konsum. Und die wurde aufgemacht. Und da war der Opa als VSD-Leiter. Ach, also, da muss er aber jung schon da gewesen sein. Na, 52. Na, wie alt war er denn da? Na, 28 geboren, rechne. Naja, gut, ja. Dann 48, 20, naja, mit 24. Ja. Aber das ist ja schon ordentlich, wenn du mit 24 da so einen Laden leitest. Ja, da hatte der wurde neu, ja. Und, ja, irgendwie, ja. Bist du da rein? Sind wir uns näher gekommen. Ja. Aber du bist da in den Laden praktisch einkaufen gegangen und hast ihn da gesehen. Ich bin da einkaufen gegangen, ja, ist dann auch zum Tanz gekommen. Es war ja, dann fing es auch an, dass wir tanzen gehen konnten und alles Mögliche dann nachher wieder. Wie waren das überhaupt früher? Da gab es ja jetzt nicht wie in der heutigen Zeit, da hast du halt WhatsApp und weißt du, Kuckuck schreibst dir und hin und her. Damals musste ja der Mann noch richtig sich von der besten Seite zeigen geben. Wir hatten ja Seele, so diese Seele, weißt du, diese Gaststätten mit Seele. Ja, das kenne ich ja noch von Jungen. Und dann war ja da Musik. Ja. Und da war ja dann wir Mädels. Und dann, naja, dann waren die Jungs auch da. Und da hat man dann halt so und mit einer... irgendwie hat sich dann sowas ergeben. Ja. Und da hast du den kennengelernt. Ja. Und hast dich in den verliebt. Er hat sich in dich. Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen jetzt? Dann ist das dann... Ist das dann erstmal auch so, wie es heutzutage ist, so ein paar Jahre? Na, warte mal. Dann war es aber so, der Opa, da war die Oma Martha, war schwer krank. Ach, die war schwer krank? Die war schwer krank, als wir uns kennen, also, wo wir auch schon eine Weile kannten. Und Opa hatte ja hier das Kolonialwarengeschäft, hier unten. Jetzt in seinem Geburtshaus? Nee, der wurde hier nicht geboren in dem Haus, war? Nee, das war ja. Aber in seinem Haus, das hat er doch war aufgewachsen gekauft, worden. Ja. Und da hat er ja das Geschäft gehabt. Und dann war ja, dann wurden ja die Privatgeschäfte alle totgemacht. Das war dann mit der DDR sozusagen. Mit der DDR wurden dann die Privatgeschäfte in VEBs oder wie hieß das? In Konsum. Konsum. In Konsum oder HO. Ja. Und hier, Opa musste Konsum machen und wurde dann auch als Leiter eingesetzt. In diesem Laden? In diesem Laden. Das war ein richtiger Konsum, so ein kleiner Laden. Ja, das hier war, also, das wurde 253 ist das hier Konsum geworden. Und Opa konnte als Leiter drinnen bleiben. Und da wurde dann, gesagt, man würde es könnte noch eine Ladenhilfe oder eine Verkäuferin hier mit anfangen. Und da habe ich natürlich aufgepasst. Ach, du hast du gedacht. Und da habe ich gedacht, habe ich hier geschrieben, dein Konsum. Ach so, da das Konsumgeschäft nach Rotter kommen sollte, es ging nicht anders, stellte er sein Geschäft zur Verfügung. Bruno Büttner wurde als Leiter eingesetzt und so eine Ladenhilfe oder Verkäuferin mit eingeplant. Das nahm ich natürlich zur Kenntnis und schrieb eine Bewerbung zur Ausbildung einer Verkäuferin an den Konsum. Habe ich eine Bewerbung aber geschrieben. Aber zu dem Zeitpunkt war da nur ein Paar, ihr wart nicht verheiratet oder so. Wir waren noch nicht verheiratet. Aber ein Paar wart ihr zu dem Zeitpunkt. Ja, ein Paar waren wir schon. Ja, ja. Und da wurde ich auch angenommen und habe dann auch noch eine Lehre gemacht. Also wann jetzt das Wann habe ich denn angefangen? Da müsste ich höchstens in mein Buch gucken. Ne, macht nichts. 53 habe ich angefangen mit Lernen hier und habe dann erst meine Verkäuferin gemacht und anschließend in VSD-Leiter. Und da Opa dann immer älter wurde, dann habe ich meinen VSD-Leiter gemacht und habe dann nachher die Verkaufsstelle übernommen. Hier in dem Haus. Und 59 ist oben der Konsum gebaut worden. Ja, ein eigener, neuer, größerer. Ein neuer, größerer Konsum, weil der hier zu klein war. Und da bin ich dann als VSD-Leiter da oben gewesen bis 91. Ja, von 59. Ja. Aber du bist hier nach Rotta 1953 gekommen. 1953 bin ich hier nach Rotta gekommen. Und seitdem bist du hier? Bin ich hier. Nee, da gab es ja noch eine andere Eskapade in deinem Leben. Ja, dann waren wir ja am besten noch. Ja. Naja, 53, dann war ja das Theater mit den Opa, wo wir dann abgehauen sind, nach dem Westen und sind 54 wieder gekommen. Wie kamt ihr denn auf die Idee, dahin zu gehen? Pass mal auf, Opa war ja dann in Prater und dann haben sie in Wittenberg einen ganz großen Lebensmittelhof errichtet und dahinter Textilien, aber eine ganz große Lebensmittelabteilung und da haben sie jemand gesucht. Und da Opa eben gut war auch, hat er sich da beworben und hat in Wittenberg dieses Ziel auch gekriegt. Und da war aber eine Frau, die da auch scharf war auf diesen Posten. Und die hat nur versucht, deinem Opa immer wieder eins auszuwischen. Mhm. Und unter anderem ist da ein alter Herr aus Klieken, das ist bei Coswig da irgendwo, der hatte ein Privatgeschäft. Und der ist immer einkaufen gekommen nach dem HO-Geschäft und hat Ware eingekauft. Und hat die Ware auch bezahlt und alles. Und das wurde nachher so hingestellt, als ein Wirtschaftsvergehen. Also sozusagen, dass die Ware von dem Kreis an Privaten wieder gemacht wird. Und was deswegen, ist, was illegal war damals, weil, oder wie? Das war ja nicht illegal. Die haben ja, das hat die HO-Verwaltung hat ja alles gewusst. Sie hat ja mit Check bezahlt und alles. Mhm. Und Vati hat das, Opa hat das übernommen von seinem Vorgänger. Und es geht alles in Ordnung. Der kommt dann von Kliegen, der kauft da ein und das ist alles in Ordnung. Und so ging das, weißt du, und der hat weiter eingekauft, da auf immer steht die Polizei da und nimmt den Opa mit. Der wusste ja nicht warum, was los war. Ach, die haben den richtig verhaftet. Da haben sie den richtig verhaftet. Musste der ins Gefängnis? Natürlich. Sein? Wie lange war der dann da? Dann war der, dann wurde ihm das zur Last gelegt, dann hat er gesagt, na, ich habe ja nichts gehabt und ich habe nur Ware abgegeben, wenn genug Ware da war, so dass dem Kreis keine Ware gefehlt hat. Ja. Und du weißt, damals, Brian, wann war denn das? Wann haben sie denn den Engler? Oh, Mensch. Wie hast denn du davon eigentlich mitbekommen dann? Na, wir haben doch dann erfahren, die haben uns doch dann angerufen. Die haben euch angerufen und gesagt. Ich war ja hier dann mit den Opa. Ja. Die Oma Martha war im Krankenhaus. Ja. Und was hatte ich, die eigentlich mal kurz so nebenbei? Ja, die hatte so schlimm Asthma. Ach, und Asthma, alles. Okay. Damals gab es noch kein Asthmaspray. Nee. Also, und da war ich ja mit Opa hier alleine. Ich habe dann hier auch geschlafen und habe für Opa auch gekocht und gemacht. Und dann wurde uns eben berichtet, dass sie den Opa abgeholt haben. Und der kannte ja gar nicht davor. Und das wurde ihm als Wirtschaftsvergehen zur Last gelegt. Und wie lange musste der dann? Und dann war er eingesperrt, war dann mal von Februar 53. Wann war der 7. Juni? Ja, am 7. Juni. 7. Juni 53, war? Ja, ich würde sagen. Und da ist Opa unter der Amnestie gefallen und entlassen worden. So lang war der im Gefängnis? Also, naja, von Februar bis schon ein paar Monate. Da ist er unter die Amnestie gefallen. Ja, gab es da irgendwie ein Gerichtsverfahren, das er natürlich, so war. Wie viele Monate oder Jahre wurde er denn verurteilt? Weißt du das noch? Er wurde zu 2 Jahren, glaube ich. 2 Jahre? 2 Jahre, glaube ich. 2 Jahre verurteilt. Der Herr Breitschuh, der vor ihm da war, der vorher der Leiter war, auch zu 2 Jahre oder und Fadi zu Opa zu 2 Jahre und der Privatmann, der wurde sogar enteignet. Ach, der musste alles abgeben. Ja, und das war richtig schlimm. Das ist und, ja verrückt. Ja, also es wurde ja damals alles enteignet. Die Bauern, wie groß waren, wurden enteignet, die ihr Soll nicht erfüllt haben, wurden enteignet oder gingen ins Gefängnis. Da hat er ja mit vielen Bauern, auch von der Brun hat er mit einem Bauern mal zusammengesessen, der konnte sein Soll nicht erfüllen, der wurde dann eingesperrt. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, was da los war. So, und jetzt wieder zurück zu der Geschichte, wie ihr jetzt nach in Westen gekommen seid. Naja, und dann ist Opa ja den 7. Juni freigekommen und der alte Herr von Kliegen, der hatte ja nun auch einen Rechtsanwalt. Wir hatten auch einen Rechtsanwalt. Und der ist in Berufung gegangen. Er hat sich das nie gefallen lassen. Er hat gesagt, er hat eben nur für die Bevölkerung gesorgt und so und hatte selber keinen Vorteil oder irgendwie was. Und ging es denn, es wird alles nochmal neu aufgerollt. Und da hat Fadi das zugeschickt gekriegt, dass alles nochmal neu aufgerollt war und da hat er gesagt, nochmal gehe ich da nicht rein. Mhm. Obwohl er es gut hatte, er war in der Schreibstube. Auch so, im Gefängnis. Im Gefängnis, also der war nicht eingekesselt in abends musste er in eine Zelle rein, aber so war er in der Schreibstube, der war da gut angesehen. Es hätte ihn schlimmer ergehen. Ja, es hätte ihn schlimmer ergehen. Und da hat er gesagt, nochmal nicht. Mhm. Ich haue ab. Kommst du mit? Und dann sind wir nach Berlin. Ja. Nach West-Berlin rüber. Damals konntest du noch. Ja, mit dem Zug, das waren auch Kontrollen, ja, aber du kamst durch. Es war nicht so eine Flucht wie in den späteren Jahren. Also ja, es war da warst du denn gefährlicher. Aber da konntest du noch durch und da sind wir zu diesen Aufnahmestellen und Opa galt ja nun schon als Erwachsene und ich als Jugendliche. Wie alt warst du da? 53. 21, ich wurde. Du warst gerade dann so an der Schwelle. Ja, gerade so an der Grenze. Also ich ging noch als Jugendliche und Opa, der musste in so ein Auffanglager in Neukölln und ich musste nach Marienborn in so ein Jugendlager. Also du musstest, hast dich dann gemeldet? In so ein Auffanglager. Und da wurden wir dann registriert und von da aus wurden wir nach dem Westen ausgeflogen. Ach, richtig, dann mit. Da wurden wir, Opa, ja. Wie, nochmal zurück, da, als du dann da in Berlin ankamst, hast du ja vorhin schon erzählt, da war ja noch ziemlich viel kaputt, so von den Häusern. Aber da war ja auch noch so viel. Da war so viel kaputt, wo eben diese Ruinen alle waren. Da habe ich das erste Mal Berlin gesehen. Hat dich das erschreckt, als du das gesehen hast? Ja, das hat mich erschreckt. Ja? Also da, Berlin war da vollkommen in Trümmer. Aber die Leute haben schon wieder so weit leben können, also dass sie zu essen hatten und so, das war alles. Das ging, glaube ich, schon wieder. Naja, und dann waren wir ich war in Marienfelde, in der Jugendlager. Da waren da viele Viele Mädchen, so. Viele ostdeutsche Mädchen, da wollten wir viele auch nach, wie ihr abgehauen seid, so war das bei uns auch damals. Ja, wenn du dann mit den anderen Mädels so gesprochen hast, was war da so der Hauptgrund, warum sie weg wollten? Na, welche wollten weg? Ich weiß auch nicht, warum. Hat man nicht so drüber geredet, was der Beweggrund ist, jetzt das Land zu verlassen. Die hatten wahrscheinlich, na, jeder hatte gedacht, na, am besten, weißt du. Da geht's einem besser. Also das war dann schon das Verständnis der Bevölkerung, dass es uns im Osten schlechter ergehen würde als im Westen. Ja, so war das schon damals. Hat man schon gemerkt. Ja, und dann wurdest du alles registriert. Und dann hieß es, wir Mädels, ihr von der Jugend her, wir wären erstmal wir mussten sagen, in welches Land wir wollten. Also nach drüben und da hatten welches wir gesagt, Bundesland? Welches Bundesland? Hm. Wir hatten dann gesagt, entweder Baden-Württemberg, waren ja die besten Länder, oder Rheinland. Pfalz? Wo Elmar. Ach so, Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Und wir hatten uns dann geeinigt, Opa und ich, dass wir sagen Nordrhein-Westfalen. Opa war ja ein anderes Land. Aber ihr hattet da keine familiären Kontakte irgendwie? Da hat man gar nichts. Mhm. Und wir wurden dann vermittelt. Und dann hieß es, wir Mädchen müssen erstmal, um Fuß zu fassen, wir Mädchen, in ein Haushalt. Mhm. Weißt du? Mhm. Und da sind wir, da haben sie uns erstmal, erst haben sie uns registriert und dann haben sie uns ausgeflogen von Berlin, Tempelhof, nach Hannover. Da bist du zum ersten Mal in deinem Leben geflogen? Da bin ich zum ersten Mal geflogen. Ging dir da die Düse oder hast du dich darauf gefreut? Nein, gefreut auch nicht, aber komisch war es schon. Aber ich wollte mal wissen, ich muss kurz mal was fragen. Jetzt bist du da über Berlin, von Tempelhof, das ist ja direkt in Berlin. Ist ja direkt in Berlin der Flughafen, Tempelhof. Ja, ne? Da bist du ja auch nochmal da drüber geflogen, über dieses Trümmerfeld. Ja, kannst du dich daran auch noch erinnern, wie das dann von oben aussah? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich stelle mir das dann auch nochmal aufgeregt. Katastrophal vor. Ja. Gut, so, also du bist dann da in Hannover gelandet? In Hannover, in Westertimke. Und da war auch wieder dieses Auffangslager. Da wurden wir dann auch registriert. Und ich sollte ja sogar in, die haben ja dann auch geguckt nach Zeugnisse und irgendwie was und weil welche hatten ja auch was verbrochen. Ja, die wollten dann abhauen, ja, damit aber, sie dann nicht. Und ich hatte sogar die Chance, eventuell in einen Regierungshaushalt zu kommen. Ich die Chance. Und, in Niedersachsen dann, oder? Nee, in Nordrhein-Westfalen. Irgendwie. Weil du sagst Hannover, dass ihr in Hannover angekommen seid? Erstmal in Hannover, okay. und wir hatten ja uns da wurden wir dann nochmal von hier aus rübergeflogen. Mhm. Hannover war nochmal Auffangslager und von da aus wurden wir dann in diese bestimmten Länder. Mhm. Und dann, dann habe ich in Hannover schon die Adresse von der Frau Schröder, von Ellen, ihre Mutter, ja, bekommen. Die suchte jemand im Verkauf. Und jemand im Haushalt. Mhm. Die hatte praktisch ein Geschäft. Und die hatte ein Geschäft, die Frau Schröder. Und suchte jemand. Und ob ich das nehmen würde, nach Düsseldorf. Und dadurch bin ich nach Düsseldorf gekommen. So, jetzt bist du da angekommen. Und dann bin ich nach Düsseldorf gekommen. Und du musstest dich ja nur alleine durchfechten. Bis dahin, da war ich fix und fertig. Aber wusstest du dann schon, wo der Opa war, wo dein Mann war? Nein, der war ja noch in Berlin. Der war zu dem Zeitpunkt noch in Berlin. Der war noch in Berlin. Und durch zu Hause, ich habe ja dann geschrieben, dass ich in Düsseldorf bin. Ja. Und habe geschrieben, sie möchten bitte, der war ja noch in Berlin und habe dann auch gesagt, ich melde mich und ich gehe nach Düsseldorf. Und er soll versuchen, auch nach Düsseldorf zu kommen. Und die Schröders hier, die Frau Schröder und ihr Mann, der hatte viel Tauben und der war in solchen Taubenverein. Taubenzuchtverein. Und da war jemand, die hatten ein Zimmer zu vermieten. Mhm. Und da hat die Frau Schröder gefragt, kann der nicht da unterkommen? Haben Sie denn nicht mal das Zimmer hier für meine Haushälterin? Ach, für dich? Ach, da würde, da würde der, würde der, wir waren ja verlobt, würde der Verlobte herkommen. Und dadurch habe ich das Zimmer für Vati gekriegt, für Opa. Und dann habe ich Opa das geschrieben oder über Oma oder hier, was weiß ich. Und dadurch ist Opa dann nach Düsseldorf gekommen und hat diese Wohnung da gekriegt, dieses Zimmer da gekriegt. Und ich war ja bei Ellens Mutti. Du hast da mitgewohnt. Ich war im Haushalt. Ich habe mit Ellen zusammen in einem Zimmer geschlafen. Ach, dann hat sich dann ein Zimmer geteilt. Ja, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Und hast du dich auch gleich mit ihr verstanden? Ja, gut. Ja, sie war ein bisschen jünger. Die war jünger. War etwas jünger, ja. Ja. Aber ihr wart so auf derselben Wellenlänge. Ja, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Und auch die Frau Schröder, die war auch in Ordnung und so. Und dann hat Vati, der Opa, drüben in Konsum auch wieder Konsum erst als Verkäufer und der war ja nicht, der war 8 Tage drinnen, dann hat er schon eine Verkaufsstelle gekriegt. Hat der schon geleitet, einen Laden wieder in dann hat er da drüben schon wieder, er war erst als Verkäufer in einer Verkaufsstelle und der war ja 8 oder 14 Tage, da hat er schon eine Verkaufsstelle wieder gekriegt. Das ist ja auch verrückt. Ja, ne, der war gut. Oder ja, gut. Klar, aber das musste natürlich erstmal so hinkriegen. In ja, Zeit. Und dann das war aber dann auch in Düsseldorf direkt? Das war in Düsseldorf direkt. Und da war sogar die Verwaltung vom auch im Konsum. Ja, da gab es ja auch Konsum. Ja, ja. Und die Verwaltung hatte sogar gesagt, Es wird ein neuer Konsum gebaut und darüber eine Wohnung. Und die Wohnung würde er kriegen. Das wäre ideal. Und so. Und ja, nun aber hier. Oma und Opa, die waren fix und fertig. Meine Mutter war fix und fertig. Jetzt, wie lange wartet ihr zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf, als dann ihr davon mitbekommen habt, dass eure Eltern ein Problem damit hatten, dass sie so weit weg waren? Na, die haben dann geschrieben. Die haben, die haben uns dann immer geschrieben, dass sie so traurig sind und alles und so. Da haben wir gedacht, was machen wir denn bloß? Aber wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf? Also, Monat, zwei, nee, ja, warte mal. Da müsste ich jetzt mein Buch holen, mein Ausweis. Ja, wie viel Sommer hast du in Düsseldorf? Nicht Jahre. Das waren nur Monate. Warte mal. Düsseldorf im Oktober. Mhm. Ach so, dann haben wir noch, dann war hier jemand drinne, eine Verkäuferin und der Mann. Hier in dem Laden. In dem Laden war eine Verkäuferin und der Mann hatte ein bisschen was zu sagen im Konsum und irgendwie was und war auch ein bisschen bewandert bei den Kommunisten und so. Und da hat Opa mal gesagt, die Hilde Benjamin, die war damals die Höchste vom Gericht in Berlin. Mhm. Die hatte sich angemeldet im Bergwitz und hatte da einen Termin und da konnte sie hin oder irgendwie was. Und da hat sich der Herr Schmarse, hieß der, hat den Opa gefragt, er möchte doch mal mit der Hilde Benjamin sprechen. Wir würden wieder zurückkommen. Jetzt bin ich aber irgendwie ein Stück ausgelassen. Also ihr wart ein paar Monate in Düsseldorf. Wir waren ein paar Monate, bis Oktober waren wir in Düsseldorf. So, also ein paar Monate. Ja. Und irgendwann. Können sein, von März bis Oktober vielleicht. Also ein halbes Jahr, sagen wir mal. Ja. So, und deine Mutter vom Opa, seine Mutter und sein Vater, die haben mehr oder weniger gesagt, wir schaffen das nicht ohne euch, kommt zurück. Ja, so ungefähr. Aber für euch war das in dem Moment aber schon da drüben der Traum, den ihr gelebt habt. Also wir wollten eigentlich wieder zurück. Ihr wolltet zurück? Wir wollten eigentlich wieder zurück. Obwohl es da so gut lief für euch? Ja, es lief eigentlich gut, ja, für uns, aber wir wollten eigentlich wieder zurück. Das war weil es das leid getan hat, wir haben gesagt, Oma und Opa haben schon einen Sohn verloren und nun sind sie... Aber wäre das nicht gewesen, wärt ihr da geblieben, wenn die jetzt nicht gesagt hätten... Natürlich. Also ihr habt euch prinzipiell schon wohlgefühlt. Dann wären wir da geblieben, auf alle Fälle. Gucke mal, wir hatten ja... Der Konsum hatte ja angeboten, sie bauen einen neuen Konsum mit Wohnung und alles. Die konnten das nicht verstehen, dass wir wieder hierher wollten. Aber ihr wolltet nicht nur wegen euren Eltern hierher, sondern auch, weil... Wir wollten eigentlich auch wieder zurück. So richtig war es halt. Wir wollten eigentlich auch wieder zurück. Okay, jetzt seid ihr also wieder zurück. Ging das so einfach? Naja, pass auf. Und dann war die Hilde Benjamin, die von dem Gericht da, und da hat der Schmarsel das geschildert, dass wir da drüben sind. Und da waren Wahlen im Oktober. Hier in der DDR. Die ersten dann wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht, es waren jedenfalls Wahlen. Und da hat er gesagt, wenn wir jetzt zurückkommen würden, was würde uns denn da blühen? Dann haben wir gesagt, nichts, die können wieder zurückkommen. Und schriftlich kann ich Ihnen das nicht sagen, aber 100%ig, dann wenden Sie sich an mich, hat sie gesagt, also das ist 100%ig, wenn die wieder zurückkommen wollen. Und sie haben ja nichts verbrochen. Es ist ja so was Blödes da als Wirtschaftsvergehen, was ja auch kein Wirtschaftsvergehen war praktisch. Und Und diese Frau, das war, was hatte die für eine Position? Das war die Oberste vom Gerichtshof in Berlin. Also es war die Hilde Benjamin, die ganz hohes Tier war das. Okay. Und wie sie nach Bergwitz auch gekommen ist, das weiß ich auch nicht. Ja, ist ja merkwürdig irgendwie. Selten. So ein Dorf, mitten in der Pampa. Ja, weiß ich auch nicht, wie die da hingekommen ist, wer die da beordert hatte oder irgendwie was. Die hatte da einen Sitz oder was? Nee, die hatte... Die war nur mal so da. Die war da nur als... Tourist oder was? Nee, nicht als Tourist. Die hatte dann nur eine, wie soll ich denn sagen? Große Besprechung eben, ja. Eben zwar, okay. Ja. Und, also dann hat uns Opa das geschrieben. Ach so, und dann hat sie noch gesagt, dann wäre es aber schön, wenn wir bis zu den Wahlen im 15. Oktober hier sein würden. Damit wir mitwählen können. Dass wir mitwählen können. Und das hat uns Opa dann auch geschrieben. Und dann haben wir das auch gemacht. Ich hatte schon meinen Ausweis abgegeben und hatte schon meinen Bundesausweis, aha, den neuen Ausweis. Opa hatte auch schon den neuen Ausweis, aber den haben sie den alten nicht abverlangt. Mhm. Und das war, wie wir zurückgekommen sind. Und Magdeburg musste man ja dann wieder irgendwie, oder Hannover war doch da wieder den Kontrolle, oder Magdeburg. Nee, ich weiß es nicht. Magdeburg oder irgendwo war große Kontrolle. Mhm. Und da musstest du bloß seinen DDR-Ausweis zeigen. Wie seid ihr denn da zurück? Mit dem Zug. Okay. Mit dem Zug. Und dann da musstest du nur dein, wir sind ausgestiegen da, ich glaube Magdeburg war das. Ausgestiegen, du musstest nur deinen Ausweis hochhalten, ja, dass du, und dann konntest du durchgehen. Aber ihr hattet nichts dabei großartig dann oder was? Unser Koffer, ja, ein Koffer. Ein paar Koffer und fertig. Aber viel hatten wir ja nicht. Wir sind ja mit viel, bloß mit etwas Sachen gefahren, wie ihr auch. Ja, also ja, ja. Ein paar Sachen. Und wieder zurück. Und Opa hat den Ausweis hochgezogen und ich habe mich hochgemacht und ich habe mich ein bisschen clever gemacht. Ja, und dann, ich hatte ja nur meinen Ausweis nicht mehr und sind durch. Und dadurch sind wir durch und sind dann hier angekommen. Und dann sind wir hier nach Grevenhainien, haben uns da gemeldet und uns ist nie was passiert. Mhm. Nie. Ihr konntet einfach wieder hierher kommen. Ist auch nicht eingetragen bei Fadi, bei Opa, dass der mal eingesperrt war oder was. Mhm. In Dings. Ist nichts gekommen. Ja, so, dann war er wieder hier. Du hast... Dann waren wir wieder hier und Opa hat natürlich gesagt, nach HO, da gehe ich nicht wieder hin, die haben mich ja da rein gemacht. Und Opa hat aber im Konsum auch gelernt. Ja. Im Konsum Wittenberg. Und da ist er zum Konsum Wittenberg gegangen und da hat Wittenberg gesagt, ja, wir haben eine Stelle in Grevenhainien. Können Sie als... Ach, er hat ja auch noch seinen Lehrlingsausbilder gemacht, ja. Das hat er in HO gemacht damals. Und da ist eine Lehrlingsverkaufsstelle und da könnt ihr anfangen. Da hat es in den Grevenhainien angefangen und ich habe dann hier bei Opa weitergemacht. Und dann kam eben das, dass du irgendwann oben den neuen Konsum... Naja, das war aber dann 54, wo wir dann wieder zurück sind. Und dann war ich ja noch hier. In den 50er Jahren? In Laden hat, und dann hat Opa aufgehört und Und dann habe ich, glaube ich, erst den VSD-Leiter gemacht, aber Verkäuferin hatte ich schon. In den 50er Jahren, so ging es euch aber hier eigentlich soweit gut. Also ja, war eigentlich eine gute Zeit. Ja. Also es mangelte ja, da an nichts. Da, oder? In 50er Jahren, will ich mal sagen, da wurde alles wieder normalisiert. Mhm. Wow, da war dann mal der Tanz wieder und da ging alles so normalisiert wieder los. Und so die ersten Repressalien von der DDR-Regierung und mit den Russen, mit den Sowjets sozusagen im Hintergrund, das hat euch aber hier eigentlich noch gar nicht so geschert alles. Also gar nicht, da haben wir gar nicht irgendwie was. Hat sich das irgendwann mal so bedrückt, dass man so in Anführungsstrichen eingesperrt war, oder hat sich das eigentlich nie gestört, so? Dass man so in der DDR gefangen war, nachdem du ja auch schon mal draußen warst. Hat sich das mal irgendwann... Ich möchte sagen, ich hatte das Gefühl nicht so, dass wir eingesperrt waren. Weil du nicht den Drang hattest, Ich hatte nicht den Drang. Deine Mutter war da anders, wenn dein Zug gepfiffen hat, die wäre am liebsten, ja. Die wollte immer schon weg. Ja. Deine Mutter wollte immer schon weg. Ja. Den hatten wir aber alle beide nicht. Wir waren ein bisschen heimatgebunden. Ja, ja. Wir können ja mal da so einen riesen Sprung machen, weil ich finde, wenn mich was interessiert, dann frage ich es einfach. Mhm. Als du das so mitbekommen hast, so in den Ende der 80er Jahre, als dann diese große zweite Flüchtlingswelle losging, ja, hast du dir da schon gedacht, dass meine Mutter, deine Tochter... Nee. Also das hast du ausgeschlossen. Hab ich mit keiner Silbe dran gedacht, dass einer von meinen Kindern da ausreist. Hast du die Leute... von denen du mitbekommen hast, dass die gehen, so ein bisschen, wie hast du das gefunden? Also fandst du das irgendwie so, dass die lassen uns ja alle gerade im Stich? Oder wie war da dein Empfinden, als du mitbekommen hast, dass so viele Leute die DDR verlassen haben? Es war ja so hauptsächlich, dass ab Frühjahr 89 ging das ja los. Ja, wie 89? Ja, Frühjahr 89 ging ja diese Flüchtlingswelle los. Ach so, ja, doch, da ging es ja los. war dir auch mehr oder weniger egal, kann man ja sagen. Ja, es war egal. Wir haben gesagt, na ja, wer gehen will, der muss gehen. So, also du hast nichts geahnt. Ich habe nichts geahnt. Dass deine Tochter und dein Schwiegersohn und dein Enkel das Weide suchen. Gar nichts. Und irgendwann. Wir haben nichts geahnt. Muss ja der Tag gekommen sein. Da hat er jemand angerufen oder wie? Nee. Dann, ich hatte ja den Konsum oben in Rotter hier und Opa war da schon in Kemberg. Ja. Und da rief Sabine an, sie würde heute Abend kommen. Wir haben sie ja dann vom Bahnhof, dann müssen wir vom Bergwitz abholen. Aber kurz, damit ich zeitlich einschätzen kann, wie lange waren wir da schon weg zu dem Zeitpunkt, als Sabine gekommen ist? Hat die gewartet, bis wir im Westen angekommen sind? Oder war das noch an demselben Tag, als wir abgeflogen sind, dass die zu euch kam? Nein, da noch nicht. Also die hat gewartet, bis wir in der DDR, in der BRD in Westdeutschland angekommen sind. Wo wart ihr denn zuerst? Ihr wart doch zuerst in sein Lager, war? Nee, wir sind von Schönefeld nach Budapest geflogen, ja. Sind in Budapest, dann gab's, das war wie so ein Schloss von den Maltesern, war das irgendwie, und da konnte man dann eine Nacht schlafen. Da waren wir dann eine Nacht, wir hätten sogar Glück gehabt, dass wir hatten die Möglichkeit noch in derselben Nacht mit dem Bus nach Westdeutschland zu fahren, aber irgendwie war der voll oder wir waren eine Stunde zu spät oder so. Also haben dann also die haben erst Bescheid gesagt, du war glaube ich schon drüben. So, also möchte jetzt hat dann hatte ich das nicht gewundert, dass Sabine dann gesagt hat, so ich komme jetzt heute vorbei, hat sich alles noch nicht gewundert. Und dann hat sie bloß gesagt, ich habe sie abgeholt vom Bahnhof und dann sagt sie, ich musste mal was, Opa war noch auf Arbeit. Ja. Ich musste mal was sagen, da habe ich gesagt, Sabine, was ist denn? Die kam aber alleine. Die kam alleine. Ja. Da habe ich gesagt, Sabine, was ist denn mit eurer Ehe was nicht oder was? Nee, ist also die erste Vermutung war, dass in ihrer Ehe was nicht stimmt. Das mit ihren an deine Eltern habe ich auch nicht gedacht. Ja, ja. Und nee, ist ach, Oma, wir fahren erst nach Hause. Mutti, wir fahren erst nach Hause. Und dann hat es mir gesagt. Und wie war Sabine, da war die zittrig schon und so hast du schon gemerkt, dass da was Großes im Busch ist. Ne, dass irgendwie was war, das konnte ich mir denken, aber dass mit deinen Eltern was war, nicht. Ich habe gedacht, das ist irgendwie was bei Sabine oder mit Holger oder mit dem Kind. Nee, die hatten da schon Kinder? Ja, beide? Ja, waren ja beide schon da. Ja. So, also dann hat sie dir gesagt, deine Tochter und Familie sind im Westen. Da ist erstmal das Herz in der Hose gerutscht. Da konnte ich nicht mehr sagen. Wie Opa kam, na Opa war auch fix und fertig. Ja, hattet ihr dann Angst in dem Moment oder wie? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das war. Jedenfalls hat man, ja, nicht Angst um euch, aber ich weiß es auch nicht. Auch Angst, dass euch jedenfalls jetzt was passieren könnte? Nee, da hatten wir eigentlich weniger Angst, aber es hat irgendwie, ich konnte das jetzt verstehen, weil mir das auch so wehgetan hat, dass meine Kinder weggemacht sind. Die Eltern geschrieben haben. Ja. Da habe ich das erstmal so empfunden. Wie das ist, wenn Kinder gehen, weißt du? Ja, weil es halt damals auch erstmal endgültig war. Und du wusstest ja nicht, siehst du sie nochmal wieder? Oder es war ja, das wusstest du ja nicht. Wir waren ja noch keine Rentner und nichts. Das wusstest du ja nicht. Ja, das war ja nicht absehbar, dass die Grenzen dann ein paar Monate später aufmachen. Das war ja nicht absehbar. Weil jetzt saß er dann hier zusammen in Rotter, die Nachricht wurde überbracht, Kind. Ich weiß, auch Vater, der war fix und fertig. Ich glaube so, ja, der hat eine Zigarette noch geraucht, möchte ich sagen. Hat jahrelang nie geraucht, aber ich glaube, der hat noch eine Zigarette geraucht. Und Sabine hat euch dann wahrscheinlich auch erzählt, dass sie ja auch mit dem Gedanken gespielt haben, mitzugehen. Nein, wenn die Kleine nicht gewesen wären die auch mitgegangen. Haben aber gesagt, nee, wir bleiben hier. Es war zu riskant mit der Kleinen. Wann hast du zum ersten Mal was von deiner Tochter dann wieder gehört? Ich weiß ja nicht, irgendwie. Ja, dann war ja dasjenige. Wir waren beides leidende Stellung. Wir mussten das irgendwie melden. Ach, ihr musstet das den Behörden melden, dass deine Tochter geflüchtet ist? Wir müssen das melden. Dann bin ich erstmal zu unserem Bürgermeister, das war ein Schulfreund von Fadi. Ja. Und ich war ja auch im Gemeinderat oben mit drin und da habe ich gesagt, Helmut, ich muss dir was sagen. Was ist denn? Und sagte, meine Tochter ist auch weg. Ich sage, naja, können wir uns ja der Hand nehmen. Ach, seine Tochter ist auch abgehauen. War auch abgehauen. Da war es eigentlich schon mal gebrochen. Dann war es eigentlich schon mal gebrochen, ja. Dann sagte er, naja, das wollen wir machen. Müssen wir sehen. Und dann habt ihr das, er hat das dann weitergegeben an die Behörden. Er hat das dann weitergemeldet, ja. Ja, warte mal, jetzt hast du zu dem Zeitpunkt schon mal wieder was von deiner Tochter gehört? Oder war das ich alles noch? Ich weiß ja nicht, ob die denn ich glaube, die haben den angerufen, wa? Ja, irgendwann. Habt ihr den angerufen? Irgendwann müssen wir angerufen haben. Ja, dann habt ihr angerufen, dass er drüben ist. Aber dann wahrscheinlich ja nicht hier, weil du hast ja keinen Telefonanschluss. Das muss ja dann bei dir im Laden gewesen sein oder bei Sabine, oder? Im Laden, glaube ich, habt ihr angerufen. Bei mir oben im Laden, möchte und ich sagen. Und dann war es erstmal erleichtert, dass alles dann war. Natürlich war ich erstmal erleichtert. Ja. Und dann wusste ich ja, dass er da bei Verwandten sein und so. Dann waren wir erstmal erleichtert. Das ist natürlich klar. Jetzt aber zu dem Ablauf, das sieht mich auch noch. Du hast es gemeldet, irgendwann haben die sich bei euch gemeldet. Die Behörden, die Stasi oder wer meldet sich denn dann wie? Es hat sich keiner gemeldet, wir mussten das melden. Wusstest du denn zum Beispiel, dass du jetzt in die alte Wohnung von uns gehen kannst und da Sachen, also wie? Ach, dann warte mal, wie war denn das denn? Weil es war ja so, ihr seid ja mal irgendwann dann in unsere alte Wohnung gefahren und habt dann und das. Deine Eltern hatten uns das übertragen. Dass wir die Sachen, eure Sachen nehmen dürfen. Ja. Dass wir befugt sind, die Sachen zu holen. Ja. Das hatten eure Eltern geschrieben. Ja. Beide. Da haben sie einen Brief irgendwie, glaube ich, in die Wohnung gelegt oder sowas, wa? Oder wie? Ich weiß nicht, ob das Sabine mitgegeben hatten. Ja, irgendwie. Oder ob sie das so geschickt hatten, das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Den Brief habe ich noch da. Und dann, dann sind wir nach Muldenstein gefahren und, dann durften sie noch nicht. Nach Wolfen. Ach, nach Wolfen. Ja. Nach Wolfen. Nee, jetzt durften sie noch nicht rein und dann haben wir ja, aber wer hat das denn zu euch gesagt? Wo wurde euch das gesagt? Sie dürfen nicht rein. Stand da jemand vor der Tür oder? Nee, wir sind in Wolfen auf Raterstadt. Aha. Da muss man uns melden. Da bist du einfach so auf da Blau. Da sind wir beide hingefahren, Rat der Stadt. Also, ja. Da gab es aber keinen Termin, du bist einfach hin. Da muss man uns melden, ja. Mhm. Und ja, und sie kriegen Bescheid, wenn sie in die Wohnung rein können. Und wir hatten ja das nun von Vater und Mutter, dass wir berechtigt sind, dass die Möbel und das alles rauszuholen. So, jetzt hat er. Und dann Onkel Klaus. Der hatte ja damals, war ja beim Kohlehandel, der hat dann irgendwie, wo wir dann nachher die Befugnis hatten, in eure Wohnung zu gehen. Wie lange hat das gedauert? Ach, das kann ich dir jetzt sagen. Ich möchte sagen, es hat ein paar Wochen gedauert. Also, aber was sie da gemacht haben in der Bude, weiß auch keiner. Da war zu. Die haben es einfach nur versiegelt. Ja, das war versiegelt. Aber ist warum du da nicht rein durftest, weißt du auch nicht im Nachhinein. Weiß ich auch nicht. Ja. So, jetzt hat der Klaus wahrscheinlich seine Kohle-LKWs genommen. Ja. Ist dahin. Und dann sind wir dahin und haben alles. In einem Abwasch, es war ein Tag, oder? Ja, natürlich. Ja, in einem Tag. Ja. So, jetzt seid ihr da rein. Habt ihr da irgendwelche Nachbarn von uns gesehen oder so? Irgendwelche Nachbarn von uns getroffen, die dann mal gefragt haben, was hier los ist? Da. Tür und zu, keiner hat was gesehen, keiner hat was gehört. Wir haben bloß den Albert gesehen da. Wer ist der Albert? Dein Bär oder wer saß denn da auf deinem Bett? Ach so, ein Plüschtier oder was? Ja, ein Plüschtier. Das weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht erinnern. Aber zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht absehbar, dass ihr uns zeitnah wiederseht. So, das war ja dann. Nee, also wir haben ja nicht gewusst, ob wir die überhaupt nochmal wiedersehen. Es war ja zu, die Grenze war ja zu. Wie war denn deine Stimmung da so? Als man hat ja schon gemerkt, dass jetzt hier irgendwas passiert in der DDR, dass das fast sozusagen überläuft, dass die junge Bevölkerung die Schnauze voll hat. Ja, aber da hast du nicht dran gedacht. Ich habe nie dran gedacht, dass das nochmal eine Einheit ist. Ja, hast du gedacht, dass das eine Revolution gibt oder irgendwas, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, dass es so ein blutiges Ende geben könnte, wie vielleicht. Nee, das hat eigentlich keiner gedacht. Ich habe das nicht gedacht. Es gab ja auch diese Montagsdemonstrationen die immer größer wurden. Ja, die gab es ja dann. Hast du da nicht so gedacht, irgendwas muss hier mal passieren? Irgendwo muss das Ventil mal geöffnet werden? Oder also gab es diese Überlegung nicht? Weißt du, bei uns war das ja nicht so schlimm als in den Städten. Wir haben ja nicht so viel mitgekriegt. Wir haben das ja dann bloß immer im Fernsehen gesehen. Aber das selber hat dir jetzt nicht erstmal so, wenn man Schrecken versetzt, dass es hier vielleicht, weil man musste sich ja das damals schon fragen, wie beenden die das jetzt hier? Ja, man konnte schon denken, na, irgendwie eskaliert es wahrscheinlich doch mal irgendwie. Ja, hat man, was wird denn noch werden so ungefähr? Da hat man sich schon einen Kopf gemacht. Was soll denn das noch werden? Und in der Nacht, als dann die Grenzen aufgemacht, wie hast du das mitbekommen, als die Mauer fiel, sag ich jetzt mal? Hast du das im Fernsehen verfolgt? Im Fernsehen. Hast du das so richtig mitbekommen nachts oder abends? Ja, der, wie hieß denn der? Der jetzt erst gestorben ist, ja, der ist jetzt erst gestorben. Der hat doch das da verkündet. Der gesagt hat, dass die jetzt losreisen können und ja. Alle sind da mit ihren Trabis an die Grenze gefahren. Ja. So. Also das so gehört. Hast du das die das Nachrichtensendung gesehen? Die habe ich gehört. Da saßt ihr vorm Fernseher, als er das gesagt hat. Und was habt ihr da gedacht? Ihr müsst euch doch angeschaut haben und habt ihr das gleich kapiert, was der da gesagt hat? Es hat mir nicht gekloppt. Ich habe erst nicht, kann doch nicht sein. Kann doch plötzlich jetzt nicht sein. Habt ihr dann miteinander geredet und gesagt, das gibt's doch gar nicht, oder wie? Naja, man hat, also ich, also, warte mal, 88 war ich mit Ellen und mit Ellen, wie hieß er? Erich. Ja. Hatten uns doch die nach Ungarn damals eingeladen. Mhm. Und da hat Erich gesagt, das dauert nicht mehr lange, dann seid ihr am Ende und dann gibt's eine Einheit. Da haben wir gesagt, Erich, da glauben wir im Leben nicht dran. Das wird nicht. Also ich habe das nie gekloppt. So, jetzt ist es aber so gewesen. Ja. Und du hast das gehört, wie der da im Fernsehen die Pressekonferenz gibt und verkündet, alle können jetzt sofort frei reisen. Mhm. Trotzdem, man wusste ja gar nicht, was jetzt passiert. Naja, und dann haben wir natürlich gedacht, naja, wenn alle frei reisen können, dann können wir ja wahrscheinlich unsere Kinder besuchen. Das war der erste Gedanke. Das ist klar. Aber das war im Oktober, war? Ja. Nee, das war im November. Im November. Mhm. Und im Dezember zu deinem Geburtstag waren wir schon bei dir. Richtig, aber die Zeit, als das dann praktisch verkündet wurde und dann gab es ja schon noch so ein bisschen so eine Ungewissheit, was ist jetzt? Also das war nicht so, dass die DDR gleich gefallen ist, sondern es war ja schon erstmal... Naja, dann war es noch so. Dann du musstest ja auch noch ein Visum nicht, aber musstest ja zur Polizei. Bevor du in den Westen gehst, auch nachdem der die Pressekonferenz auch nachdem ging. Musstest du auf die Polizei und musstest das einreichen. Ja. Und dann hat man gesagt, wie war denn das denn? Ich unterbreche dich mal kurz, weil ich muss mal eins kurz nachfragen. Hat eigentlich jemals irgendeiner von euch was gewollt, weil wir geflüchtet sind? Gab es da mal irgendwie ein Gespräch beim Stasi-Beauftragten? Nie hat sich jemand bei euch gemeldet? Nie, hat sich nie jemand gemeldet. Auch nicht bei Sabine oder so, weil die ja mitgeholfen haben letzten Endes. Naja, die waren ein bisschen in Druck, wa? Na, gab's da aber nee, das ist nicht rausgekommen. Irgendwie. Ist niemals rausgekommen, nee, dass die davon wussten und so. Und die Schwiegereltern von Sabine haben ja auch mitgeholfen. Ja, die haben ja den Trabi gekauft. Oder? Ja. Das Geld letzten Endes zur Verfügung gestellt. Ja. Das gab's nicht so. Aber, also ihr habt dann die Möglichkeit gesehen, jetzt können wir reisen, jetzt können wir das Kind, das Enkelkind, den Schwiegersohn besuchen kommen. Habt das ja auch gleich gemacht, seid mit dem Zug gekommen, ne? Mit dem Zug. Ja, wir haben den Zug rübergefahren. Das weiß ich auch noch, als ihr dann angekommen seid. Und das war natürlich, für mich war es natürlich perfekt, weil ich ja nicht lange ohne Oma und Opa auskommen musste. Und es ging ja alles so schnell. Und komisch war es trotzdem der Vorteil war, dass ich erst 9 war. Da ist es alles noch einfacher, sich wieder neu zu orientieren, neue Freunde zu finden und so. Und es wurde natürlich noch einfacher dadurch, dass die Grenzen dann offen waren. Ja. Du hast ja dann den Kontakt trotzdem noch zu deinen alten Bekannten gehabt. So, aber insgesamt war eine positive Stimmung dann bei euch, als die Grenzen aufgegangen sind? Oder war da eine Angst, war es mit Angst verbunden irgendwie? Also ich glaube, wir waren alle froh. Ja. Es gab wahrscheinlich auch welche, die dagegen waren. Die Kommunisten, klar. Sicherlich. Logisch. Die richtigen Kommunisten oder was, weiß ich nicht. Wir waren natürlich froh, weil der erste Gedanke war, wir können euch ja besuchen. Ja. Aber oder ihr auch, könnt. Ihr rüber nicht, aber wir können erstmal rüber. Aber dass ihr jetzt praktisch mehr Möglichkeiten habt, Sachen einzukaufen oder zu reisen und so, hat das auch eine Rolle gespielt? Also war das auch eine Erleichterung oder war das... Anfangs nicht. Später? Später denn ja. Dann kam ja immer mehr, dann kamen ja die Reisebüros und was so alles waren. Und dann, aber du warst eigentlich hier immer zufrieden aus der DDR-Zeit. Dir hat es an nichts gefehlt, auch nicht an... Nein. So. Also ich kann nicht sagen, dass die DDR-Zeiten schlecht war. Kann ich nicht sagen. Weil ich habe mich auch nicht eingesperrt gefühlt. Mhm. Wir haben das wahrscheinlich auch hier auf dem Dorf gar nicht so mitgekriegt. Und weil wir auch gar nicht solche reiselustigen Leute waren. Wer natürlich sehr reiselustig war, der hat es vielleicht mehr gemerkt als wir. Und diese Überwachung und so war dir gar nicht so präsent. Also das Stasi und sowas. Sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir, nachdem ihr weg wart, überwacht worden sind. Das weiß ich nicht. Aber wir haben nichts gemerkt. Wir haben auch keinen Nachteil gehabt, wo ihr weg wart. Wir konnten in unserer wir hatten ein bisschen Angst um unseren Leiterbus. Ja, kann ich verstehen. Da hat man ein bisschen Angst. Aber es ist nicht gekommen. Ja, weil auch die Zeit dann so war, dass alles im Umbruch war. Dann warst du auch bei dem Schluss. Ja, da haben wir da einen Riesensprung gemacht zwischen deiner Zeit in Düsseldorf und unserer Zeit im Westen dann, kann man sagen. Dazwischen sind ja noch viele andere Sachen passiert. Habt ihr eigentlich so ganz alltäglich, oder nicht alltäglich, stimmt ja nicht, aber so ganz diese großen Ereignisse, die es dazwischen so gab. Mir fällt sowas ein wie die Mondlandung oder so. Sowas halt auch ja das nie in die Das Video. Ist vorbei. Ja, man hat das wohl akzeptiert und hat das angenommen, aber ich könnte das nicht sagen, wenn es war. Nee, darum geht's nicht, aber hat das hier im DDR-Fernsehen auch Beachtung gefunden eigentlich? Oder hast du das dann über Westfernsehen sehen müssen, solche Sachen? Diese großen Weltereignisse, wie zum Beispiel die Mondlandung oder auch Fußball-Weltmeisterschaften. Und es gab ja so... Na, wir haben auch viel Westfernsehen geguckt. Also das muss ich sagen. Ja. Für Westfernsehen haben wir geguckt. Das war ich dann schon lieber. Bei uns ging's ja hier. Aber manche waren ja da unten in Thüringen oder wo, die waren ja total abgeschnitten. Die hatten da keine Möglichkeit, obwohl die in Thüringen relativ nahe an der Grenze waren. Ja, aber irgendwie war doch da... Ich glaube, Sachsen war ganz schlimm, Dresden. Dresden war die Ecke. Dresden, glaube ich, war. Das war die Ecke, die schlimm war. Ja. Und warte mal, ich muss noch gucken, ich hier nochmal irgendwie was habe, was ich eventuell... Ja, ich denke mal, wenn mir noch was einfällt oder dir noch was einfällt, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber reden, weil ihr habt ja jetzt riesen Zeitsprünge ausgelassen, die mich ja dann auch immer wieder mal interessieren im Nachgang. Aber ich dachte einfach, ich frage jetzt mal nach zum Thema Flucht. Hat das gut gepasst, als dann ja wir gegangen sind? Ja. Aber wenn du jetzt so die ganzen Jahre, wenn du da so zurückguckst, ich habe dann hier bloß noch in meinem Leben noch geschrieben, dass wir dann geheiratet haben, dass 57 dann Uta geboren ist, dass 62 Sabine geboren ist und warte mal. Ja, nee, war doch nicht. Also, was jetzt groß von Bedeutung war, da habe ich gar nicht dran. Ja, nee, das meiste ergibt sich dann auch im Gespräch. Aber was ich jetzt mal wissen wollte, so wenn du jetzt auf das so zurückblickst, was du jetzt bislang erlebt hast alles, würdest du sagen, dass das eigentlich alles so gut gelaufen ist? Oder würdest du das eher, war das ein schweres Leben, dadurch, dass du den Krieg miterleben musstest, diese DDR-Zeit? Also, ich will mal sagen, wir auf dem Dorf haben das alles nicht so gespürt. Nee, nicht, sag mal nicht wir. Du selber. Ich selber habe das nicht so gespürt. Wir waren eigentlich... Dadurch, als ich noch Kind war und es waren ja auch Zeiten, wo manche vielleicht nicht genug zu essen hatten oder irgendwie was. Ich weiß das nur, dass manchmal von Wittenberg welche rausgekommen sind, hatten Kleiderstopper oder irgendwie was und haben versucht, in Prater Lebensmittel dafür zu haben was verkauft. Zu tauschen. Um Lebensmittel zu holen. Ja. Wir haben ja keinen Hunger verspürt, weil ich mit meiner Mutter, wir hatten ja alles da. Wir hatten einen Garten, wir hatten ein Feld, wir hatten eine Kuh, wir hatten ein Schwein. Wir hatten ja alles. Das meine ich nicht. Ich meinte so insgesamt auf dein Leben zurückgeblickt jetzt so, die letzten oder die ganzen Jahre. Findest du, dass das ein schönes Leben so war oder fandest du es schwer? Oder? Also ich kann nicht sagen, dass ich ein schweres Leben hatte. Ich möchte sagen, ja, es ist manchmal nicht alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, wo ich damals sehr traurig war. Das war, wo ich dann nicht zu der Oberschule gehen konnte, weil ich mir einen Kopf gesetzt hatte, ich wollte Lehrerin werden, da war ich ein bisschen enttäuscht. Das hat mir ein bisschen wehgetan denn, aber naja. Sind das so Chancen, die man dann nachtrauert, sein ganzes Leben? Ja. Also da denkt man die ganze Zeit drüber nach. Das beschäftigt einen immer mal wieder. Ja, aber dann habe ich ja nachher den Opa kennengelernt und dann habe ich ja den neuen Weg gemacht mit dem VSD-Lehrer und da bin ich ja dann auch zu was gekommen. Aber du warst so immer zufrieden eigentlich. Ich war zufrieden. Ja, das ist ja immer das Wichtigste, glaube ich, dass diese Und wenn du jetzt so zurückblickst, oder anders gesagt, in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt meine Generation sehe oder auch die Jüngeren, da ist ja immer das, was man hat, das Entscheidende, hat man so das Gefühl. Also man definiert sich nur noch über das, was man besitzt. Mhm. Welches Auto man fährt, welche Wohnung, welches Haus, welche Klamotten und so, was dir ja völlig fremd sein wird. Wenn du jetzt einem jungen Menschen so einen Rat geben könntest, wie er sein Leben leben sollte, was er unbedingt machen sollte im Leben. Die Frage ist, was wäre das? Weil ich frage das deswegen, mein Opa hat zu mir mal gesagt, und auch, glaube ich, zu meiner Mutter, und das ist merkwürdig, weil er eigentlich nicht der Typ dafür war, hat immer gesagt, reise, schau dir die Welt an. Das hat er gesagt, als Ihr Opa? Opa Martin. Ja. Als er schon krank war. Ja, hat er gesagt, reise und schau dir die Welt an. Und obwohl Opa überhaupt nicht der Typ war. Gar nicht der Typ war zum Verreisen. Ich habe immer buchen müssen und dann, wenn wir dann weg waren, dann war ja Feuer und Flamme. Aber erst, das war sein, was er uns mitgegeben hat. Überleg dir mal, was ich damit sagen will, ist, was bei ihm offensichtlich das Wichtigste im Leben war, war die Welt zu sehen. Deswegen frage ich dich, wenn du jetzt einen jungen Menschen... Er hat sehr die Berge geliebt. Mhm. Und wir haben ja nie diese großen Berge gesehen. Und wie wir das erste Mal in Österreich waren, wir haben da solche Werbefahrt mal mitgemacht, da haben wir das erste Mal diese hohen, wir waren richtig fertig. Weil wie wir die großen Berge gesehen haben, das war für uns... War das dann gleich nach der Wende, so Anfang der 90er, oder? Anfang der 90er, wo diese Werbefahrten waren, da waren wir unten da in Österreich. Also diese Berge, wirklich, wir kannten es ja nur vom Bild her. Ja, vom Fernsehen. Oder vom Bild her. Und wir haben dann das erlebt. Also das war für uns so eine Genugtuung, diese Berge da zu sehen. Ich weiß noch, Vati stand da, Opa stand da und hat gesagt, ich kann es nicht glauben, dass ich in die Berge bin. Es war ja jahrelang auch undenkbar, dass man sowas sich und dadurch hat ihm das wahrscheinlich auch nachher so sehr gefallen, dieses Reisen und diese Berge. Er hat die Berge geliebt. Ja, obwohl er, wie gesagt, das weiß ich ja auch, dass er jetzt nicht so der große Reisefan war. Nee. Aber das war das, was deswegen, wenn du das jetzt so siehst, was so gerade in Sachen Kapitalismus so abgeht, dass jeder immer das neueste Auto fahren muss und so. Deswegen frage ich so, ist das für dich auch das Wichtigste, dass man in der Welt sich in die Welt begibt und Sachen anschaut, Reisen macht, Städte sieht, oder gibt's für dich Sachen, andere Sachen, die dir wichtiger sind? Also ich würde sagen, zuerst die Familie. Das Wichtigste ist immer die Familie für dich. Also war schon immer so. Immer. Hm? Also das möchte ich sagen, die Familie, auf alle Fälle, dass die Familie da alles läuft. Dass da alles läuft und dass man da unterstützen kann und in der Hinsicht, Wie wichtig findest du, ist für dich Geld? Naja, wenn du Kind hast, ist das auch nicht schön. Richtig, aber wie wichtig, also welchen Stellenwert würdest du Geld, ist es dir wichtig? Gesundheit ist da an erster Stelle. Ja. Sagt mal, war das schon immer so das Gefühl oder musste man dafür alt werden, um die Gesundheit zu schätzen, zu wissen? Naja, in jungen Jahren warst vielleicht da, hast du auch andere Träume gehabt, dann hättest dir das oder das vielleicht gewünscht oder so. Hast du vielleicht nicht die Gesundheit an erster Stelle gestellt, denke ich nicht. Aber wenn du älter bist, dann aber schon. Aber wenn du älter bist, ja. Da fällt mir noch was ein, so in Sachen Glauben und so, wo du jung warst, hast du an Gott geglaubt oder sowas? Oder gab's naja, ich bin Thema erzogen, nicht? Ich bin kirchlich erzogen, ja. Das heißt ja nicht, dass du daran glaubst. Ja, naja, ich habe manchmal Zweifel auch gehabt. Und ab wann hast du begonnen, an Gott zu glauben, so? War das was mit dem Alter zu tun, um sich an was festzuhalten? Weil ja keiner weiß, was passiert, wenn man mal stirbt. Das ist ja unabhängig vom Alter. Also die Frage stellt sich ja jeder, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Verfalle ich einfach nur oder passiert danach noch was? An und für sich. Jeder sagt ja, es gibt kein Leben mehr. Was denkst du, was passiert? Ich kann es auch richtig nicht glauben. Nach dem Tod ein Leben gibt, das kann ich nicht glauben. Denkst du, das ist einfach vorbei? Ja. Ich denke, es ist vorbei. Ja. Also ich stelle mir die Frage natürlich auch, aber ich denke auch, also es ist halt einfach Feierabend. Was ich mir vorstellen kann, dass das Gehirn irgendwie einen Prozess auslöst. Man sagt ja immer, die Seele lebt weiter, aber die Seele kann ja nichts sagen oder nee. Irgendwie was. Ich denke, dass das Gehirn irgendeinen Prozess auslöst, dass für den Sterbenden das Sterben nicht als so eine Qual rüberkommt, weil man hört ja oft, dass Menschen, die gestorben sind, wenn man die sich danach anschaut, ja, dass die häufig so wie so ein Lächeln auf Gesicht haben, friedlich Opa, aussehen. Opa sah auch ganz, ganz friedlich aus. Dass dann praktisch einfach so ganz eine... friedlich. So eine, war wahrscheinlich aber auch da, weil er, dass er von seinen Schmerzen auch befreit war, dass er richtig friedlich eingeschlafen ist, soll er ja auch. Naja, jeder, klar, das könnte jeder, man ja eben, aber ich glaube, dass das Gehirn einen Prozess auslösen kann, dass dich in so ein Status versetzt, dass dich entspannt. Rico, ich weiß es auch nicht. Ja. Wahrscheinlich hast, oder durch den Glauben, hast du es wahrscheinlich leichter. Da hältst du dich dran fest. Dass ja, du dich da dran festhältst. Ich glaube ja nun überhaupt nicht an sowas, Gott ja. und so. Und ich habe neulich erstmal mit einem drüber gesprochen, habe ich auch gesagt, ich wäre froh, wenn ich an was glauben könnte, weil dann könntest du das immer auf den Glauben irgendwie abwälzen, wenn es dir mal schlecht geht, wenn es mal ja. nicht so gut läuft, sagst du, naja, gut, das hat Gott so gewollt. Hm. Weißt du, das habe ich ja nie. Für mich ist es immer, das, was ist, ist Realität. Hm. Und das hat für mich nichts mit Gott oder sonst irgendwas zu tun, sondern das ist halt jetzt, für mich läuft es halt jetzt scheiße. Ja, also ich kann, dass ich nur ein richtiger fanatischer Gläubiger bin, das bin ich auch nicht. Aber es gibt ja schon einen gewissen Halt, so dieses ja, Kirchliche. Also das schon. Die Gemeinschaft vor allem, denke ich mal. Ja, das ist dann auch wichtig. Und ist das, dass man, also jeder Mensch hat ja Angst vorm Sterben. Hm. Ist das eine Angst, die präsenter wird, umso älter man wird, umso mehr Leute darum um einen herum sterben. Ich meine, umso älter man wird, umso mehr Leute sterben. Es ist schon komischer, wenn du älter wirst und es stellt immer wieder einer aus seinen Freundeskreisen oder so. Ja. Das ist schon komisch. Das macht einen... Also, möchte man jetzt eher der Erste sein, der von seinem Freundeskreis stirbt oder eher der Letzte? Nee, also ich denke immer, nee, der Erste möchte ich nicht sein. Ja. Also, ja. Man hängt immer an seinem Leben. Du hängst, jeder wird an sein Leben hängen. Ja, solange es einem halt einigermaßen geht, wa? Ja. Wenn du natürlich mit Schmerzen belastet bist oder irgendwie sonst was hast, dann denke ich, dass man vielleicht sagt, erlöse mich. Ja. Ich möchte erlöst werden. Aber ist das für dich jetzt auch so, ich... Aber bis jetzt noch nicht. Jetzt hänge ich am Leben. Ja, absolut. Aber ist es schon so, dass wenn du morgens aufstehst, jeder Tag ist ein Geschenk? Oder ist das so... Ja, das möchte ich sagen, wenn ich jeden Tag noch aufstehen kann und kann gehen und dass das ein Geschenk für mich ist. Ja. In meinem Alter. Das siehst du, also das ist richtig präsent für dich so. Ja. Das heißt, diese Angst, irgendwann kann es vorbei sein, die schwebt immer über einen drüber. Also diese Angst, die kommt manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, in der Nacht. Mhm. Dann kommt irgendwie, dann muss ich manchmal aufstehen, da kriege ich richtig Angst und denke, wie wird denn das mal werden? Irgendwie, ja. Wie ist das, wenn ich sterbe, so? Ja, die so Angst ungefähr. Ist das dann da? Wie wird das werden? Oder wie stirbst du? Wer finde ich dich denn? Oder wenn du alleine hier bist oder irgendwie, wie wird das mal werden? Ja. Also machst du dir schon Gedanken, das ist schon klar. Ja. Es ist immer anders, wenn zwei Mann da sind oder wenn noch jemand da ist, als wenn du alleine bist. Aber einer muss halt immer der Erste sein, ne? Das ist halt das. Also das heißt, du plagst dich dann schon auch also die Angst wurde immer größer, umso älter du geworden bist oder wird immer größer so ein bisschen. Die Angst, die wird, wo du früher gar nicht dran gedacht hast, an Angst. Dass wir alle sterben müssen, ist klar. Wir können auf dieser Erde nicht bleiben. Ja. Wir müssen alle mal sterben. Aber je älter du wirst und es kommt immer näher ran, dass du sagst, ja, du musst jetzt bald sterben oder du wirst jetzt bald sterben, da ist schon manchmal ein komisches Gefühl. Mhm. Aber im Nachhinein muss man immer sagen, ihr habt ja eigentlich gelebt. Ein relativ sorgenfreies Leben bis jetzt. Ich habe bis jetzt gelebt und ich habe gelebt. Das ich ist hab ja das Schöne. Auch gesagt, wie damals hier, wo Stefan das hatte mit diesem Hodenkrebs. Hm. Da habe ich auch gesagt. Warum so ein junger Mensch? Da habe ich gesagt, meine Güte, bitte nicht den Stefan. Hm. Ich habe mein Leben gelebt, aber nicht der Stefan. Ja, das ist halt, aber das kannst du nicht. Aber so ist es halt einfach. Ja. Ich sag das auch manchmal zu Melli. es ist klar, es ist ja nie so, dass Tod also den Angehörigen leicht fällt, egal wie alt ein Mensch ist. Man sagt ja nicht irgendwie, naja, war halt 90 Pech gehabt, ist immer scheiße. Also, nee, klar. Es tut doch noch weh, wenn sie auch alt sind, ja. Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen, weil du so viel Zeit mit denen verbracht hast. Ja. Und bei dir ist es ja so, dass viele aus dem Bekanntenkreis, also jedes Jahr stirbt irgendjemand, den du kennst und schätzt. Auf alle Fälle. Ist das eigentlich voll, also, verliert das dann irgendwann mal so diesen Schmerz? Wird das zur Gewohnheit, dass Leute um einen herum sterben? Also, ich denke mal, irgendwann gewöhnt man sich dran. Das ist irgendwie eine leichte Angst, möchte ich sagen. Wann ist der nächste? Ja. Die Einschläge kommen näher, sagt man immer so schön. Ja. Es ist eine leichte Angst, wenn immer so mehr aus deinem Bekanntenkreis sterben. Wenn der kleiner wird und kleiner wird. Denkst du, Mensch, die Schlinge zieht sich zu. Wie wird's dir denn gehen? Oder wie? Es wird ja keiner mehr sterben. Nee, das weiß keiner. Ja, dann hoffen wir, dass es noch ganz lange dauert, wa? Bei uns allen, man weiß es ja nie. Es ist ja immer. Es geht ja auch junge Leute, wa? Ja, aber das gehört auch dazu. Ja. Also ich sehe das bei mir so. Wie ist denn das, Junge? Na, jetzt ist 7. Ach, ich sehe das, ja, wir hören es auf. Ich sehe das bei mir immer so, wenn es halt vorbei ist, ist es vorbei. Ich habe es ja nicht in der Hand. Also du kannst es ja nicht beeinflussen. Also ich springe jetzt von der Brücke, klar, aber so generell, ob es jetzt Krankheit ist oder Unfall, kannst du es ja nicht beeinflussen. Und deswegen. Ich denke schon, wenn man Schmerzen hat und wenn man nicht mehr kann und nur. Aber selbst das. Man weiß hallo. Man weiß es ja nicht, wa? Ja, man weiß also, es ja nicht. Also das haben wir jetzt auch besprochen, als von meinem Chef. Die Mutter ist gestorben, die Helene. Ja. Und die war ja lange schwer krank und dement und eigentlich in dem Status, wo man jetzt denken würde, es ist eine Erlösung für sie. Ja. Aber man weiß es ja nicht. Ob es für sie nicht trotzdem noch schöner war zu leben, auch in diesem Status, weißt du? Das ist die kriegen es ja meistens nicht so richtig mit, wa? Das weiß man eben nicht. Sie können es nur nicht sagen. Das können wissen sie wir. Nicht sagen. Sie können sich nicht mehr vernünftig äußern. Aber ob sagen. Im Gehirn alles noch irgendwie so läuft, dass die sagen, ich würde gerne noch Zeit hier verbringen. Weißt du, das ist ja auch bei diesen Koma-Patienten, da weißt du halt auch immer nie, wie viel kriegen die eigentlich mit und wie viel kriegen sie nicht mit. Ja. Deswegen, ich für mich sehe es halt einfach so. Also ich habe ja auch ein paar Tage in Koma gelegen. Bestimmt, als das mit deiner Niere war. Ja, ich habe 3 Tage in Koma gelegen. Hast du da irgendeine Erinnerung von? Gar nichts. Das wollte ich schon immer mal einen Menschen fragen, der im Koma lag. Jetzt war es bei dir Gott sei Dank nicht so lange. Aber wie ist das Gefühl, wenn du aufwachst aus dem Koma? Und ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich im Koma gelegen habe. Ich werde bloß Sabine, die kam. Du bist wach geworden? Nee, ich war wach und Sabine kam. Und Sabine hat mich überall. Mutti, fühlst du das? Mutti, fühlst du das? Ich sage, ne, freilich fühle ich das. Was will die und von mir? Die hatte sich jetzt Sorgen gemacht, weißt du, weil ich da in 3 Tagen Koma gelegen habe, ob alles noch stimmt. Ja, aber du bist aufgewacht und du wusstest ja nicht, dass du jetzt 3 Tage weg warst. Ich hab nicht. Was sag heute schon Donnerstag? Ich bin doch Montag operiert. Ja, sagst du, Mutti, du hast 3 Tage in Koma gelegen. Ich sag, was? Habe ich nicht mit. Das hast du überhaupt nicht mitgekriegt. Nein, das habe ich nicht. Du kannst dich aber auch noch an deinen Sturz damals erinnern. Also man muss dazu sagen, du bist ja im Bad ausgerutscht, auf die Seite geknallt, auf die Niere, die dabei kaputt gegangen ist. Wie auch immer. Also hast es halt geschafft. Und bist dann aber erstmal nach Hause, oder nicht nach Hause, bist zu Hause geblieben, dachtest, das ist halt einfach nur ein blauer Fleck. Und später hat sich herausgestellt, dass du schwere innere. Naja, Sabine hat mich ja einen anderen Tag mitgenommen. Wenn die mich einen anderen Tag nicht mitgenommen hätte, die waren hier. Sabine war hier. Ja. Den Abend. Und die hat gesagt, und dann hatte ich ja nachher Blut im Urin. Ja. Noch nachts. Und da hat die gesagt, ich nehme dich mit. Und kriegte dann auch Schmerzen. Aber du hattest zunächst keine Schmerzen, als du da gestürzt bist. Anfangs nicht. Überhaupt nicht gemerkt. Dann später hatte ich mich Schmerzen. Also auf wie ich denn hier nachts. Aber du hättest das ausgesessen. Du hättest es ausgesessen, wenn Sabine nicht da gewesen wäre. Oder hättest du einen Notarzt gerufen, oder? Naja, da hätte ich schon was machen müssen. Was hättest du Schmerzen nachher gewesen sind, da hätte ich schon wahrscheinlich was gemacht. Waren das die schlimmsten Schmerzen, die du hattest? Naja, nicht direkt. Aber es ging dann, am Tag ging es dann auch wieder. Und er sagt, sagt Sabine, ich nehme dich mit. Das war mein Glück. Dann seid ihr nach Wittenberg in die Klinik oder nach Halle? Nee, er hat mich nach Halle mitgenommen. Gleich nach Halle. Ja. Und da hat man mich dann erstmal mit Ultraschall und dann sagt der Herr da, nee, das wird nicht. Wir müssen, die müssen in die Röhre. Was haben Sie denn gemacht, sagte. Ich sag, was habe ich denn gemacht? Bei Ihrer Niere ist ja, ich sag, was ist kaputt? Kann doch nicht sehen, ich sag, ich bin da böse gestürzt. Er sagte, was haben die denn gemacht? Und dann haben sie gleich gesagt, Notoperation. Ja, dann sagt er, müssen sie noch operiert werden. Und vor hast allem, du erstmal einen Schreck gekriegt? Ne, aber was für ein hast Schreck? Hast du da schon wieder mit, oder was heißt schon wieder, hast du da mit deinem Leben abgeschlossen, als du nee, sowas gehört hast? Nee, das nee, nicht. Hast du nee, gesagt, scheiße, nee, jetzt muss ich sowas auch noch machen? Nee. Dann haben sie bloß gesagt, denn am Katheter, ich sag, ach du lieber Gott, Katheter auch noch. Weil ich weiß, ich habe noch keinen Katheter gehabt, aber ja, ich weiß das von meiner Mutti, dass die gesagt hat, dass das nicht schön war. Das tut mit weh. Dem Katheter. Hm. Ach aber, nee, Katheter, ich habe gerade, ich habe hier Infusion, Katheter ist ich habe ja. Ja, bei Männern ist es, glaube ich, noch schlimmer, wie bei Frauen war. Naja, also Katheter. Schön ist es, glaube ich, bei niemandem. Ich glaube auch nicht. Aber es ging eigentlich bei mir. Ja, hast du es überlebt im wahrsten Sinne. Ich sage, was, Katheter? Ja, sagte ihre Niere. Und dann Notoperation und dann haben sie den Oberarzt-Zweigang, Weigang. Mal sehen, ob wir den kriegen. Und dann haben sie eine OP gemacht und mussten die Niere dann nehmen. Und dann war ich schon wieder Intensivstation und nach schon wieder auf Normalstation. Das weißt du noch. Das weiß ich. Und dann kam Sabine und dann sag ich, Sabine, ich glaube, ich muss sterben. Ich hatte Luftmangel und ich weiß nicht, was war. Aber ich war schon operiert. Ich war schon wieder auf Normalstation. Ja. Intensivstation war ich schon raus. Und dann ist Sabine los. Und dann das hast du zu ihr gesagt, nach der Operation, als du schon wieder auf deiner normalen Station lagst. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht? Nee, das stimmt. Ich habe gesagt, irgendwie, ich sage Sabine, und die ist dann gleich los. Ja. Und sind auch gleich gekommen. Und dann haben sie gesagt, sofort operieren. Und da war irgendwie, was müssen sie nicht zugekriegt haben. Da gab es innere Blutungen. Ich hatte innere Blutung. Und dann weiß ich bloß, da muss ich irgendwie wach geworden sein, da müssen sie mich ich habe ja einen Schnitt von hier bis hier runter. Ja. Du denkst ja immer, die Niere ist hinten. Aber ja, du hast praktisch schon, damit man sich vorstellen kann, vom Brustbein bis von runter zum Bauchnabel. Bis runter. Bis zum Geschlechtsteil. Bis über den Bauch. Okay. Hm. Nein, nicht ganz bis aber, runter, aber so über den Bauchnabel. Ja. Habe ich ja, wie ich das erste Mal wach war. Warte mal, du bist aufgewacht im OP-Saal? Nein. Also ich dachte gerade, weil hinterher, du gesagt hast. Nee, hinterher. Und da habe ich gesagt, was hast du denn jetzt? Da waren das Klammern. Wissen Sie, wie ich mich erschrocken habe, dass ich den ganzen Bauch mit Klammern hier hatte? Ja, das glaube ich. Ich hatte, wie den Reißverschluss. Ja. Und dann hat man mir gesagt, ja, Frau Büttner, wir mussten Sie jetzt nochmal aufmachen. Und dann ist der Bauch aufgeblieben eine Nacht. Oh. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Wir müssen das auflassen, wir müssen da Einsicht haben, ob da nochmal diese Blutung kommt. Aber geklammert war er. Das weiß ich nicht. Aber Moment, das war nicht nach deinem Koma, das war noch vor dem Koma, oder? Das war, wie denn noch? Na, bist du ins Koma gefallen? Als ich muss dann hinterher erst ins Koma gefallen sein. Nachdem sie das gesagt haben, wir müssen das offen lassen. So, jetzt, also die mussten dann nochmal operieren? Die haben zweimal operiert. Und dann muss ich erst ins Koma gefallen aber sein. Aber das hast du nicht irgendwie, manche erzählen noch, dann habe ich so ein weißes Licht gesehen oder sowas. Alles kannst du dir an nichts erinnern. Gar nicht. War einfach... Gar nicht. Bist aufgewacht, die erzählt dir so, heute ist Donnerstag, du hast gesagt, sag mal, hör auf mit dem Scheiß. So. Ich sage, Donnerstag kann doch nicht sein, ich bin doch Montag operiert. Nee, sagt sie, bin ich drei Tage im Koma gelegen. Dienstag nochmal operiert, wo sie gesagt haben, sie müssen mich nochmal operieren, das weiß ich noch. Hm. Aber dann bist du ja noch weg. Hat diese Operation oder dieser Sturz, hat das insgesamt deine Gesundheit nachhaltig verschlechtert oder war das? Also die andere Niere muss bei mir auch sehr gut sein, ja, dass sie alles übernommen hat. Ja, da haben wir ja alle Glück gehabt. Ich wahrscheinlich Glück gehabt. Schön, Dankeschön. Bitte.